Dunkel ist die Nacht in den Niederlanden bei Drenthe. Dort, wo die Menschen regelmäßig von einem stark brummenden, vorbeirasenden Fahrzeug aufgeschreckt werden. In der Nacht, in der Dunkelheit. Niemand wusste genau, um was für ein Fahrzeug es sich handelte, aber eins wusste man mit Sicherheit: keine Straße ist für diesen Fahrer zu hart. Ein paar Leute hatten einen Lichtblitz vorbeifahren sehen, doch bevor sie mit den Augen blinzeln konnten, löste sich die Silhouette des Autos in der Dunkelheit auf. Zurück blieb lediglich eine breite Reifenspur und bislang war niemand in der Lage, diesem Fahrzeug zu folgen. Wer war dieser geheimnisvolle Fahrer? Niemand kannte die Person, niemand wusste irgendetwas und irgendwann nannten die Bürger der Region ihn nur noch scherzhaft den Präsidenten von Dakar. Zwar versuchten einige Wagemutige, den breiten Reifenspuren durch die schlammigen Pisten zu folgen, aber jedes Mal stießen sie auf schwierige Straßen. So schwierig, dass sie die Verfolgung einfach aufgaben. Doch eines Jahres, im Dezember, war da diese düstere Nacht. Ein Dorfbewohner war am späten Nachmittag auf einem Parkplatz angekommen, um sich auszuruhen. Er war jedoch so müde, dass er tatsächlich eingeschlafen war. Als er aufwachte, war es draußen bereits völlig dunkel. Dennoch stieg er aus und setzte sich auf eine Bank am Rande einer Wiese irgendwo in der Nähe von Dwingelo. Plötzlich nahm er Vibrationen unter seinen Füßen wahr. Der Boden begann zu zittern. Er hörte und sah ein Fahrzeug, das auf eine noch nie dagewesene Weise vorbeifuhr. Er starrte einen Moment lang, als er dieses Ungetüm auf sich zufahren sah und fragte sich, ob das Fahrzeug wirklich links in diesen Weg einbiegen würde. Dann krabbelte er von der Bank und ging so leise wie möglich auf den Wagen zu und versteckte sich dabei hinter jedem dicken Baum. Dennoch, viel sehen konnte er nicht. »Wenn das schief geht, muss ich Beweise hinterlassen«, dachte er, und so stach er in jeden Baum, hinter dem er stand, eine Reißzwecke. Fast hatte er sein Ziel erreicht, als ihm plötzlich ein riesiger LED-Scheinwerfer direkt ins Gesicht leuchtete. Er sah zwei Gestalten, die eine deutlich größer als die andere und ihr Gesicht sah aus, als sei es in Stoff gehüllt. Die andere schien aus der Ferne ein eher schüchterner Typ zu sein. Der Mann spürte, dass er ertappt worden war, als er sah, dass die beiden Gestalten auf das Auto zurannten. Der Wagen stieß ein Stück zurück, beschleunigte und raste auf Wittelte zu. Benommen und verlassen stand der Mann in der Dunkelheit. War ihm das wirklich passiert, fragte er sich, als er bemerkte, dass an der Stelle, an der das riesige Auto rückwärts fuhr, etwas lag. Es war eine Mappe mit der Aufschrift »Sammlung des Assistenten«. In dieser Mappe befanden sich 5 Fotos. So erleichtert der Mann auch war, so weise schien es ihm zu sein, nach Hause zu fahren. Es war 2 Uhr, als er es seinen Freunden sofort mitteilen musste. »Ich habe den Präsidenten von Dakar gesehen und er war nicht allein!« Um sicherzustellen, dass die gefundenen Fotos nie verschwinden, stellte der Mann sie auf dieser Webseite online, damit sie nie in Vergessenheit geraten. Würde jemals wieder jemand mit dem Präsidenten von Dakar in Kontakt treten? Herzlich willkommen hier beim Konservenradio Dosenhausen Spezial, Konservenummer 183, Dakar 2.0. Mein Name ist Andreas und seichte Offroad-Unterhaltung ist Programm. Die anfangs erzählte Geschichte steht frei übersetzt in etwa so im Listing des Geocaches GC8FARF. Und Urheber sind die Owner, die diesen Nachtcache unter dem Titel Dakar 2.0 veröffentlicht haben. Wie in der einen oder anderen Konserve bereits erwähnt, bin ich rein zufällig darauf gestoßen und das kam so. Vor einigen Wochen hatte ich die rudimentäre Statistik meines Blogs aufgerufen. Unter den Sprungadressen auf meinem Blog stand auch die Seite eines alten Freundes, was er wohl verlinkt haben mag. Neugierig klickte ich drauf und bemerkte am Rande, dass er ein Team für just diesen Cache suchte. Ich schaute mir das Listing an und hatte sofort Kopfkino. 2 alte Männer, ein Auto, die Rallye und ein Aufnahmegerät. Zusammen dieses Abenteuer zu bestehen, Spaß zu haben und dabei eine Konserve aufzunehmen. Wen interessiert da noch Fund oder Scheitern? Also schrieb ich ihn an und so kam die Sache ins Rollen. Wir lösten die Aufgaben, fanden einen Termin und trafen uns am 5.4.2024 in einer Unterkunft in Divers. Ich habe mich praktischerweise von meiner Holden anreisen lassen. Eine gute Idee, wie ich fand, denn so hatten wir ein schönes Stück Quality Time. So wichtig. Drumherum und ich, je nachdem wie lange die nächtliche Aktion dauern und was sie mir abverlangen sollte, eine ausgeschlafene Fahrerin für die Heimfahrt. Näheres hierzu erzählte ich bereits in Konserve 182. Tags drauf, am 6.4.24, verabschiedete ich mich gegen 19.30 Uhr von meiner Holden, man weiß ja nie, und stieg in einen schwarzen Geländewagen, den ich kurz zuvor mit meinem Teil der Ausrüstung geladen hatte. Der Fahrer startete das bis unter das Dach beladene Fahrzeug, was quasi einem Wunder gleichkam, doch dazu später, und nach nur wenigen Kilometern hatten wir unser Ziel, den Startpunkt des Nachtcaches, erreicht. Dort startete ich die Aufnahme, die ihr gleich hören werdet. Aus Gründen kann ich stellenweise nicht auf die Stimme aus dem Off verzichten, doch hört selbst. Es ist Samstag, der 6. April 2024. Ich befinde mich in den Niederlanden, in der Nähe von Divers, neben einem großen, schwarzen, bedrohlichen Fahrzeug, ein Allradfahrzeug, und seinem großen, bedrohlichen Fahrer, dem Micha. Wir haben uns hier eingefunden, beziehungsweise hat mich hierhin mitgenommen, weil wir heute einen der legendären Nachtcaches hier in Holland machen wollen. Er heißt AK und wir brauchen dieses Fahrzeug. Hallo Micha. Moin. Worauf ich im Moment warte, ist ein Fix, weil wir haben alles gemacht, was wir machen sollten. Der Startpunkt ist da, das Auto ist aus. Es ist aber noch keine 20 Uhr. Genau. Und wir haben eigentlich einen Starttermin für 20 Uhr. Genau. Und jetzt heißt es 9 Minuten Geduld. Ja. Und das ist was, was wir besonders gut können. Ich habe nämlich noch keinen Fix für mein Garmin. Es ist ein weibliches Gerät. Ich bin auf 1,8 Meter. Mit der Oreganin. Und da sollten wir jetzt vielleicht mal hingehen und gucken, was passiert. Ich suche jetzt mal, der Start soll 13 Meter von uns entfernt sein. Dann gehen wir da doch mal hin und gucken mal, was wir finden. Weil, Moment, ich muss das mal gucken. Was will der hier von mir? Das ist alles sehr schwierig. Eigentlich bin ich ja hier noch im Osten und der weiß gar nicht wo und Start, alles ist. Enter, ja. Karte, los. Und ich stelle jetzt mal auf Kompass und dann sollte er mir sagen 10 Meter nach links. Ich setze dafür mal meine Brille auf. Also ich bin noch hinter Kiel. Okay. Ich finde das jetzt hier mal irgendwo nach Holland und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. So nach meiner Nadel mit 1,80 Meter Abweichung. Tatsächlich dahin, wo wir eben waren. Ja. Also hier habe ich 0 und dann 1,80 Meter Abweichung. Das würde bedeuten, wir müssen hier graben? Nein. Nein, wir müssen da wahrscheinlich ins Gebüsch. Da ist eine Stange und ein Stein. Und leider liegt unter dem Stein nichts. Das ist ja bitter. Und die Stange ist auch ein alter Weidezaun, den ich hier schon fast abbreche, weil rausziehen kann man ihn auch nicht. Ja, schon fast, wir stehen wahrscheinlich drauf. Ja, 10 Meter. Aha. Und dann mit Abweichung. Aha. Und da liegt eine Schnecke, sehe ich gerade. Das ist ja ekelhaft. Eine weiße. Okay. Da gucke ich erstmal rein. Ja, gut. Also entweder schlürfe ich die aus, aha, oder ich finde da was drin. Gut. Aha. Die ist tatsächlich leer, aber es ist nichts drin. Ja, das ist dumm. Dann kommt die schon mal weg. Und ich hätte los. Hör mal, das kann doch nicht wahr sein. Geocache. Warte. Verarsch mich doch. Ich gehe hier auf einem Weg. Hier gibt es Feuernadeln, die ich trotz der noch nicht eingesetzten Dunkelheit erkennen kann. Harry, Micha holt schon mal den Wagen. Und ja, jetzt ist die Frage, wo es weitergeht. Ihr hört im Hintergrund, kommt das Fahrzeug schon? Hier vorne ist erstmal aus. Siehst du was? Siehst du noch was? Weil da, hier, da war eben der Letzte. Da war der Letzte. Nicht, dass da was ist. Gucken wir mal bei der Letzten nach. Weil wie gesagt, die Sonne ist noch nicht untergegangen. Es ist noch ziemlich hell. Mit Feuernadeln ist noch nichts. Ich sehe jetzt hier die Letzte. Und es wundert mich nicht. Eben bei der Pfütze war eine und da muss hier noch irgendwo eine gewesen sein. Ja, die ist hier. Ach so. So, und guck mal, was wir hier haben. Eine Dose da hinterm Baum. Ja. Habe ich, glaube ich, schon gesehen. Die habe ich nicht gesehen, ich habe das gesehen. Das hat mich erstmal erschreckt. Okay. Gut, aber hier ist ja. Aber das habe ich, glaube ich, als keine Dose gesehen gehabt auf dem Bild. Das wäre der Knaller. Aber dann, also wir haben hier eine Moonbox. Da gucken wir jetzt mal rein. Vielleicht sind da weitergehende Informationen. Sesam, öffne dich. Aha. Oh Gott. Ja, Instruktionen. Nehmen wir das Ding mit. Mal das noch Informationen. Abfotografieren. Das brauchen wir, glaube ich. Aha. Gadgetbox. Von einem ist bekannt, dass der Akku stagniert. Das heißt also, dass das Akku funktioniert nicht. Von welchen? Oder? Wahrscheinlich von beiden. Das Ding brauchen wir nicht, weil wir ja USB-Anschlüsse selber haben. Okay. Oder? Um diesen Cache regelmäßig kommunizieren, weil gut, wir müssten hiervon mal ein Foto machen. Ich nehme das mal mit zum Auto, damit wir das haben. Ja, da kommen wir gleich schon hin. Ja, Station 1. Wir haben etwas gefunden. Wir fanden Instruktionen und zwei uns nicht ganz unbekannte technische Kommunikationsgeräte nebst Zubehör. Benötigt wurde eins dieser Geräte. Das zweite stand gegebenenfalls für ein zweites Team zur Verfügung, denn der Cache ist zeitgleich für maximal zwei Teams machbar. Das Fahrzeug ist abgeschlossen. Ich denke mal, das werden wir vorne brauchen müssen. Ist das ein Micro-USB-Anschluss? Ja, das ist ein Standard-USB-Anschluss, genau. Aber der weit genug da drin ist, weiß keiner. Weil da geht's doch an, oder? Mhm. Schon mal zur Vorsicht, aber das andere, oder? Hast du schon fotografiert? Ja. Kann man den Zettel auch mitnehmen, oder? Ja, aber wenn jetzt noch ein zweites Team käme, dann hätten die ein Problem. Naja, aber... Ist das Ding denn angeschlossen? Also zumindest leuchtet's. Licht habe ich an. Warte, ich nehme noch mal den anderen USB-Port. Eigentlich müsste Strom drauf sein. Habe ich sonst immer meine Funzeln dran. Also der kommt nicht. Nehmen wir mal das andere. Vielleicht ist auch der Stecker nicht in Ordnung. Ich ziehe den mal raus. Lass mal gucken, dass wir das ordentlich miteinander verbunden kriegen. Also guck mal, ob du den wirklich tiefer reinstecken kannst, weil der muss wirklich bis zum Anschlag rein. Ja, das denke ich auch. Den lassen wir hier oder nehmen wir mit? Lassen wir hier. Für den Fall, das ist. Wir sollen ja nur einen mitnehmen. Ja, kleine technische Schwierigkeiten. Der sieht auch ein bisschen korrodiert aus, das eine Kabel, ne? Wir sind den Feuernadeln bis zu einem Punkt gefolgt, wo die Feuernadeln aufhörten. Dort haben wir eine Munitionskiste gefunden. Diese beinhaltete diverse Sachen und Notizzettel mit weiteren Anweisungen und zwei Ladekabel. Spannende Geschichte. Da kennst du dich mit aus. Da kenne ich mich mit aus, ja. Das sieht so aus, als wenn es weit genug drin ist. Ja, dann schauen wir doch mal. Aber ich muss das natürlich vorne haben, weil das ist ja der Roboter, der uns die Sachen, wenn es kommt. Ja, erstmal gucken, wie viel Saft drauf ist, ne? Ja, mal gucken, ob er überhaupt lädt. Der braucht erstmal grundsätzlich ein bisschen Standard, dass er kommt. Muss man das nicht nur erst irgendwie über Taste anmachen? Ja, der geht über diese Taste an. Das ist die einzige Taste, die er hat. Die restliche Bedienung geht hier unten. Also müsstest du ja erstmal rechts drücken, oder? Ja, aber wenn er die Grundladung nicht hat, dann sagt er keinen Ton. Das heißt, der braucht eine gewisse Grundladung erstmal. Das heißt, da werden wir jetzt erstmal warten müssen. Willst du ihn laufen lassen, den Wagen? Sonst haben wir hier nachher vielleicht ein Batterieproblem. Dann können wir auch vorne rein, ne? Dann ziehe ich meinen mal eben aus. Geht ja erstmal darum, dass wir das Ding hier verbinden. Ich sag, dann mache ich die Steckdose hinten wieder aus. Ja, aber der sagt hier keinen Ton. Doch, jetzt kommt er. Okay. Er hat vibriert. Vibrieren ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist das, was er machen muss. Wenn ich vibriere, ist das auch ein gutes Zeichen. So, die Frage ist, ob das Ding überhaupt was anzeigt. Dann hole ich doch noch mal das andere. Also, da es vibriert hat, heißt das, dass der kommt. Aber wie gesagt, wenn es komplett leer ist, dann haben wir die Schwierigkeit, dass der erstmal einen Grundmoment braucht. Weil der zeigt hier oben auch noch die LED nicht an. Normalerweise ist diese LED rot, wenn er lädt, und wird grün, wenn er voll ist. Okay. Und das tut er im Moment noch nicht. Hupsi. Er sagt noch gar nichts, aber er hat halt vibriert und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also auf jeden Fall funktioniert das Ladekabel, das ist ja schon mal was. Ja, damit haben wir das schon mal geklärt. So, ich ziehe den nochmal raus. So, passiert nichts. Jetzt stecke ich ihn rein. Wenn er jetzt vibriert, weil das hat er eben gemacht, jetzt vibriert er nicht. Ja, vielleicht braucht er erstmal, also das hatte ich zu Hause auch schon mal, dass der eine gewisse Grundladung braucht. Vielleicht war das auch das, was der da schreibt, dass der erstmal eine Grundladung haben muss, bis der kommt. Vielleicht müssen wir jetzt ein Momentchen warten. Wie ihr hört, sind die Geräte unbrauchbar. Glücklicherweise haben die Owner diesen Umstand bedacht und eine alternative Vorgehensweise beschrieben. Auf eigene Gefahr und Risiken selbstverständlich, aber hey, manchmal muss man Dinge tun, die einem einfach richtig vorkommen. Bildschirmzeit, Handzeige und Helligkeit. Helligkeit. Wie hell? Aber ein bisschen weniger. So. Okay. Dann kann, weil ansonsten habe ich Probleme mit dem Lesen. Ja, alles gut. So. Also, Kinders, hier sind wir wieder. Also drehen wir. Wir drehen, weil wir haben tatsächlich in der Dose was gefunden. Müssen noch mal zurück zur Startkoordinate, weil wir da eine Frage beantworten müssen. Das ist hell. Ah, ist das oben dein LED-Balken? Ja, der ist schön. Das nenne ich Licht. Den habe ich auch bei Werder geklaut im Stadion. So. Aber wenn da ein Auto kommt, muss ich den Balken ausmachen. Das hilft alles nichts. Das sei denn, nee. Wir können das so lesen. Warte, wir fahren da mal drauf. So. Das ist... Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Was muss man denn jetzt hier genau machen? Warte. Das hast du eben abfotografiert. Nee, ich habe das abfotografiert. Dann gehe ich da jetzt mal drauf. Von nun an müssen Sie mich ja bla bla bla. Sie können nur fortfahren auf folgende Frage. Und ich werde mit den Koordinaten belohnt. Es geht doch nichts über ein gutes Übersetzungstool. Ja, lest doch mal das Original dann. Können wir im Chat lesen. Der wird dann wahrscheinlich sagen, per Nachricht oder so. Und das ist es dann, weil wir haben ja eine Übersetzung, die nicht stimmt. Weil der geht ja nach irgendwelchen Sachen. Wir brauchen alles, ja Feinheiten. Und wenn alles darüber läuft, dann wird das auch darüber laufen. Genau. So. Dann schreiben wir das nochmal alles schön auf. Kamera schließen. Warte, ich mache hier noch einen Kuli. Also. So. Wo kommt es an deinen ran? Da muss ja alles drauf sein. Wir haben die 4. Dann haben wir. Kann ich nicht lesen, habe ich vor. Warte. So, jetzt nimmst du Taschenrechner oder soll ich eben so? Warte, ich nehme Taschenrechner. Ich nehme den Taschenrechner, weil ich bin ja faul. So, sprechen Sie, wenn das so stimmt. Das war jetzt der gehen wir Übersetzer. Auf, genau. Kannst du bei dem nicht einfach so klick umschalten? Ja. So, jetzt so warte. So, und jetzt steht hier, Ab mir hätte antworten, ich zahle sie belohnen mit Koordinaten. So, und da steht nämlich, ja. Genau, so, dann schreibe also, Nee, null. Dann lügen wir. Bam, dann gucken wir mal, was er sagt. Ja, das ist gut. Jetzt müssten wir noch mal ganz klar wissen, was er will. Also nochmal. Und das werde ich natürlich wieder fotografieren. Oh, kann ich es hier lesen? Ja, gut. Dann machen Sie sich gut. Bereit. Halten Sie von mir. Sobald Sie erhalten haben, beginnen Sie Ihr Abenteuer. Sie werden automatisch merken, was Sie tun müssen. Einen Moment. Ich werde nach Ihnen suchen. Steigen Sie einfach ins Auto und machen sich bereit zu gehen. Ja, sind wir. Wir sitzen im Auto. Ja, dann raus. Müssen wir jetzt bereit schreiben? Nö, wir müssen einfach nur warten. Das ist nämlich die Sache. Da muss man manchmal Geduld haben. Ach so. Die Frage ist, ob ich schon mal mich bewegen kann, ein kleines Stück. Dann drehe ich nämlich schon mal. Also er versucht jetzt die... Da sind sie. Das sollte nämlich nicht passieren. Da ist der Schlüssel. Das sollte im Dunkeln nicht passieren. Warte, ich werde noch mal eben den Link... Obwohl, nee, wir können ja da draufklicken, dann muss das ja kommen. Eigentlich ja. So, Achtung, da mache ich mal eben... Minuten. Warte, ich mache mal eben ein Foto. Von den Chords? Ja, von dem ganzen Bild hier, weil dann haben wir auf jeden Fall... Ein Backup. Warte, ich gebe die noch eben hier in Dingens ein. Ja, aber das sind ja Scheißkoordinaten. Das ist erstmal egal. Ja, das ist ja nicht nach WGS wie bei uns. Das sind ja die anderen. Ja, dann navigieren wir einfach nur danach. Ist ja erstmal wurscht. Ja. Ich kann das jederzeit. Wir können es jederzeit umrechnen. Ja. Das ist so weit. Warte mal, so, jetzt haben wir hier so Dinger, damit der Gurt nicht ständig piept. Das hängt bei dir da oben. Es sei denn, du möchtest dich anschneiden, weil du ängstlich bist. Ich bin total ängstlich. Ich dreh schon mal um, auf jeden Fall. Weil sonst krieg ich Ärger mit der Holden. Ja. Ich mach das einfach mal. Was mir fehlt, ist halt ein Scheinwerfer auf der Rückseite. Deswegen machen wir das mal lieber so. Ja, ist ja geil. Dakar geht los. Wir haben Koordinaten. Ja, die ersten. Ich wollte schon aufgeben. So, nö, aber wir kriegen das hin. Soll ich für dich lenken oder fährst du jetzt vom Baum? Ach, ist doch egal, der fällt um. Komm, warte, die Zeit muss sein. Oh, lass mal eben lauter machen, dass wir die Tante hier auch verstehen, oder nicht? Ja. Das war Klingelton. Aber gut, vielleicht sagt sie ja was. Hier, da ist was. Halt mal kurz an, sonst verwackel ich. Weil hier ist Lautstärke. So. Das ist da laut. Ist. So, und da ist laut. Achso, Ton an. Ja, das ist nur Ton an. Ja, ja, deswegen, weil das ist, wenn die was sagt, in dem Moment musst du das lauter machen. Das ist das Problem bei dem Ding. Ah, ist doch kacke. Ja. Ist doch kacke. Aber macht nichts. Kriegen wir hin. So. Jo, und jetzt müsste es eigentlich ja links rumgehen. Ja, so zeigt er das nicht vernünftig an. Geradeaus und dann links. Also, aber er zeigt ja gar nicht an, wo wir hier fahren. Das ist ja doof. Ja, ja. Wir müssen jetzt immer an der Straße. Nee, rechts. Rechts rum, genau. Stopp, rechts. Und dann links. Da rechts. Nämlich, wo wir eben quasi gegenüber von der letzten Aufgabe. Ja, ist doch fein. Es geht weiter. Also hier sind wir noch nicht richtig, ne? Weil der zeigt da immer noch irgendwas blau an, aber... So, die nächste. Wir nehmen dann die nächste. Komm, ich navigiere das. Ich kann aber nicht sehen. Wo sind wir denn jetzt? Nächste links. Ja. Da sind wir da schon vorbei. Weil ich jetzt da irgendwo drauf gegangen bin. Scheiße. Halt hier mal an. Ah, nee, wir sind hier, alles ist gut. So. Neu zentrieren, das wollte ich. Genau. So. Ich navigiere, du fährst. Ja. Weil, ja, besser ist. Ja, deswegen bist du ja auch mit, ne? Genau. Weil wir brauchen einen Navigator. Da ist noch was gekommen. Warte mal, was steht da oben? Nee, das war nur eine Nachricht, egal. Okay, das ist wahrscheinlich die erste Werbung, die meine Nummer abgegriffen hat. Ja. Die nächste links ist noch ein Stückchen. Noch was, da vorne wahrscheinlich, wo die Lampe brennt, oder? Nee, hier. Gut. Jetzt fahren wir um und dann müssen wir an dem Punkt mal anhalten, weil dann werden wir da eine neue Nachricht kriegen. Müssen wir wohl Aha. Fahr noch ein Stück weiter, weil wir sind noch nicht ganz da. Da hatten wir als letztes das und das ist neu. Jetzt sagt er was. Zittern ist... Zittern ist er jetzt angesagt. Nein. Vierkantiges Sitze. Das müssen wir mal... Rooster ist doch ein Huhn, ein Hahn. Was? Also in Englisch ist Rooster ein Hahn. Nee, lass uns das einfach mal übersetzen. Kriegen wir hin. Ein Geklicke hier. Ja, I'm so sorry. Ja, ist nun mal so, wenn wir die Sprache nicht sprechen, ne? Löschen, deswegen Text halt eingeben. Deswegen braucht man 7 Millionen Handys, damit man alles gleichzeitig macht. Aber direkt an Station 2 merkten wir, dass wir mit reiner Logik nicht weiterkamen und um die Ecke denken mussten. Ach, da flocken wir eben hin. Wie, wo müssen wir nicht anhalten? War da ein Kader? Ja, ich will nicht spoilern, wenn du aufnimmst. Ist doch egal, ich kann es ja rausschneiden. Ach so, wir können ja alles... Fotografiere das ab, ich muss den anderen Text auch noch übersetzen, weil damit geht es erst weiter, dann fall ich in den Graben. Steht ziemlich dicht. Ja. Okay. Genau, so, da zurück, da wieder rein, da rein und jetzt das. App me what? Kopieren. Hallo? Hallo? Löschen und jetzt add me die Zoll oder so wahrscheinlich. Schick mir, Sie können Weg fortsetzen, also das müssen wir machen. Also müssen wir das mal als unlogische Antwort. Hast du eine Taschenlampe? Ja. Warte mal, ich hole mir noch eben meine kleine. Sollen wir mit 4 versuchen? Ja, mach doch. Kann ja nicht mehr als nicht gehen. Ja, die Frage ist, ob man auch rausfliegt und dann womöglich warten muss. Oder das wäre so, natürlich doof. Ja, ich fange mal an. Warte noch mal. Okay. Also ist es wirklich, ich will den Originaltext noch mal lesen, bitte. Okay, der Originaltext ist... Warum haben wir eigentlich zweimal Maps gekriegt? Das sind unterschiedliche Adressen. Ja, vielleicht müssen wir da erstmal hinfahren. Tja. Ich klicke jetzt hier erst einmal drauf. Dann gehen wir noch mal zu Google. Das sind nämlich 4 Minuten von hier. Ja, dann fahren wir jetzt erstmal weiter. Weil dann ist nämlich da die eigentliche Frage. Das könnte sein. Ich guck trotzdem mal, was Rooster heißt. Richtig, bitte achten Sie die Verkehrsregeln hier mal ausnahmsweise. Jetzt so kalt ist meist Fenster zu, ne? Mhm. Du musst so einfach Bescheid. Machen wir das brutale Licht aus. Doch. Das brutale Licht oben aus. Lass erstmal normal fahren. Wir müssen ja nicht so viel Aufmerksamkeit. Schleichfahrt. Rooster. So, und das müsste jetzt holländisch sein. Raster. Gitternetz. Ja, gut. Im Gitter. Netz. Ja. Wie viele Vierecke im Netz? Ha! Sag nicht, da hängt so ein Sport-Fußballtor oder sowas. Das wäre noch was. Da vorne ist nämlich irgendwas Rotes, was da leuchtet. Ja, aber das sind ja noch 3 Minuten, 1,3 Kilometer. Wahrscheinlich am Ende der Sackgasse, ne? Ja. Und dann geht's für Geländewagen weiter. Am Ende der Sackgasse. Hier kommt der Abknick. Langsam fahren, ob hier Schlaglöcher kommen oder was das jetzt wird. Weil hier dürfte die Sackgasse sein. Oh, schon die ersten geilen Schlaglöcher. Ja, mal sehen. Hier wird's schon lustig. Das ist gut. Zack. Sind aber noch nicht da, ne? Nee. Suchst du? Ja, ich hab geguckt, ob ich die richtige Stellung erwischt habe. Achso, hast du. Wir brauchen mal zumindest den sanften Allrad. Man geht ja eh nicht mehr schnell fahren. Noch ist ja eh trocken. Ja. Vielleicht sollte ich die Warnleuchte da hinten abnehmen, dann schlägt die nicht immer an den Rahmen und macht Krach. Aber. Ja, nu, dann hören die Leute ja wenigstens, wie lustig das aus. Was wir hier noch nicht haben, das ist jetzt hier, das mache ich nur bei spektakulären Sachen, hier mal die Kamera an, damit wir sehen, wo wir herfahren. Noch geht das ja, noch sind das ja einfach nur Löcher. Loch an Loch ist lächerlich. Genau. Hier neben ist ein schöner Teich, da fahren wir besser nicht rein. Da fahren wir besser nicht rein. Weil ich habe vergessen, den Propeller anzukommen. Ja, das ist natürlich schade. Aber da stand ja auch nicht drauf, dass wir den brauchen. Nee. Ich glaube. In der Materialliste. Nee, weißt du, was ich glaube? Das ist kein Fußballtor, das ist einfach nur ein kacknormales Tor. Ach so. Da wird ein abgesperrtes Tor sein. Ja, das könnte sein. Das könnte sein. Ui. Ist das ist noch nicht so. Nö, das geht. Da kommst du gut durch. Dann machen wir nur mal. Schön, hirsch und langsam. Da hätte der erste Kleinwagen schon aufgesetzt. Im GTI hätte damit schon echt in der Welle gestanden. Das war doof. Ja, nee, das ist in Ordnung so. Das sind schon ein paar Bodenwellen. Warte mal, dann mache ich mal eben hier. Halt mal kurz an. Bisschen Spaß muss sein. Sprach Wallenstein. Boah, sind hier Mücken. Ja, dann mache ich vielleicht das Fenster zu. Hast du Angst vor Mücken? Ja, ich finde Mücken doof. Ja, du musst nur den Mund aufmachen, dann wird man satt. Und je mehr dann fahren Sie mal. Und je mehr Flutlicht wir anmachen, desto mehr kommen ja auch die Mücken. Mhm. Aber hier ist zum Glück mal halbwegs trocken. Also ich habe mir das habe ich mir jetzt erstmal schlimmer vorgestellt. Ich auch. Das muss da kann man ja nebenher fahren, aber nach den Tagen. So, wir sind jetzt ja theoretisch gleich da. In 300 Metern. Ja. Ja, die erste Koordinate war nur für die Abzweigung, damit wir richtig fahren. Richtig. Ja. Das ist gut. Da hinten ist eine Brücke. Ja, und da gibt es bestimmt irgendwelche. Da ist so ein Zaun, oder? Du hast, glaube ich, recht. Das sieht doch so aus wie ein Bauzaun, oder? Nach 200 Metern befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Auf der linken Seite, okay. Dann ist es nicht das, was ich da. Nicht, dass ihr das da gleich die Scheibe einschlägt. Was? Das Geklimper. Ach, was? 70 Meter noch, das könnte das Schild da sein, tatsächlich. Oder? Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Ja, dann halten wir mal an. Oder? Ist das das Schild? Muss ich auch noch nicht. Oder ist das hier der. Da ist ja auch ein Brückengeländer. Aber vielleicht ist es auch wirklich da vorne irgendwie was. Weil geht es da vorne nicht auch links rein, mitten in den Wald dann? Ja, dann fahr doch erstmal dahin. Noch sind wir nicht genau am Punkt, ne? Du hast das Ziel erreicht. Das könnte natürlich da weitergehen dann, ne? Ja, das ist vielleicht das ein Pumpending. Ach, warte mal, halt mal an. Ach du Scheiße. Dann müssen wir ja Hochquadrat machen. Gut, den Schlüssel habe ich in der Hand. Taschenlampe nehme ich mit. Und den Rest müssen wir mit dem Kopf. Jo. Hm? Ich sag, man sollte die Taschenlampe anmachen, bevor man aussteigt. Brief. Zählen. Eine einfache Aufgabe. Zählen. Kann ja nicht so schwer sein. Zählen. Aber was? Zählen. Habt ihr schon mal die viereckigen Löcher in einem Autokühler gezählt? Solltet ihr mal ausprobieren. Wie zurück? Ja, hier zurück. Zu dem Filter hin? Nein. Ich meine zurück zu was will er von mir? Wir haben ja hier ein Foto. Sicher? Ganz sicher. Okay, willst du nachzählen? Weil du die Finger nicht drin hattest, deswegen meine ich. Nein, das ist Deutsch. Hier steht aber However, he vierkantjes. Das heißt Vierecke. Jo, Google Maps, es geht weiter. Willst du das trotzdem übersetzen und wissen? Auf jeden Fall. Ja, mach das mal. Nicht, dass da irgendwas Wichtiges steht, dann stehen wir da wieder mit Deppen. Dakar Party. Kopieren. Wir sind gut. Noch sind wir wirklich gut und ich werde optimistischer. Ich war nämlich derjenige, der da Bammel vorhatte. Wegen der Sprache aber hauptsächlich. Aber das funktioniert ganz gut mit dem Übersetzer hier. Eindrucksvoll. Du hast es geschafft. Sie haben den Gegenstand der Frage gefunden, die Antwort herausgefunden, die haben mich weitergeleitet. Sie haben meine Zustimmung. Machen Sie sich einfach mal ans Auto fertig. Ich schicke Ihnen gleich eine Koordinate. Gut. Ja, die haben wir ja gekriegt. Ja, haben wir. Da fahren wir dann mal hin. Dann fahren wir zum Hennenhorstweg. Warum auch nicht? Das war jetzt Station 3, ne? Boah, wenn du das sagst. Die erste? Nein, die zweite. Die zweite. Wenn man die Zwischenstation zum Abbiegen... Die nehmen wir nicht, das ist die zweite. Das ist jetzt die erste, zweite. Ja. Ja, ist ja schon mal gut. Das wird bei der Brücke ungefähr wieder sein, ne? Ne, hinter der Brücke, so wie ich das sehe. Wir müssen an der Brücke vorbei. Hier wird es schon ein wenig welliger, die Straße. Da müsste man mit einem Kleinwagen ganz ordentlich schräg fahren, weil ansonsten hat man aber ziemlich verkackt. Bei Schnee und richtig stark Regen war es hier schon lustig. Ja. So 2-3 Monate früher die Leute. Genau, und dann musst du schon, man weiß nicht, wie tief das ist. Genau, und da musst du nämlich schon aufpassen, dass du hier nicht wegrutscht. Das ist ja auch rechts von uns ist ein Kanal. Ja. Und da würden wir äußerst ungern reinrutschen. Genau, weil dann saufen wir nämlich ab. Weil ich fürchte nämlich, dass mein Versicherungsmann sagt, wenn ich sage, mein Auto liegt in Niederlanden in einem Kanal. Dann wird er maulig. Dann sagt er, dann schießt man in den Niederlanden eine Versicherung ab. Oh, das ist auch ein schönes Loch, aber da kannst du zwischen Rädern. Nee, fahren wir dran vorbei. Warte mal. Ich glaube, wir bleiben erstmal hier stehen. Guck mal, da sitzt eine Eule. Mach mal nichts. Mach mal nichts. Ich will das versuchen. Mit dem Handy. Ist ja geil. Ich will nur mal die fliegt jetzt gleich los, wa? Ja, wenn ich die Tür aufmache, ist sie weg. Dann ist sie weg. Wenn, dann musst du es durch die Scheibe probieren. Ich ist irritiert von dem Licht, deswegen guck die hier nicht rein. Jetzt. Ah, guck gerade hierher. Ah, nee, das wird nichts. Müssen wir so machen. Die ist geblendet, deswegen probier einfach mal. Aber sehr geil. Das ist das, was auch im Vorlog irgendwo stand. Die haben ja Wildschweine, Eulen, Marder, Hunde, sonst irgendwas. Jetzt sind sie oben im Baum, ja. Ja, also egal. Wir fahren mal ein kleines Stückchen zurück. Obwohl ich nicht glaube, dass wir hier heute Gegenverkehr finden werden. Ja, aber für mich sieht das aus, als wenn wir da noch ein Stück nach vorne müssen. Aber die Frage ist jetzt, was ist passiert? Wir haben das Ziel erreicht. Ja, wir gucken einfach mal. Wir gucken jetzt, was er uns zu sagen hat. Gewalt, nee, das ist immer noch das von ihm. Wir sind noch nicht da. Okay. Ein Stückchen weiter. Was sollte hier auf der linken Seite sein, außer eine Eule? Tja, Eule. Warte mal, wir müssen ja erstmal auf das Google-Ding zurück. Wie kommt man da hin? Ja, wir tippen das mal neu ein. So. Route, weil jetzt sagt er nämlich, wir sind schon zu weit. Nee, nee. Er sagt noch ein Stück weiter. Noch ein Stück weiter. Dann machen wir das da. Jetzt müssten wir da sein. Ja. Er sagt, Route wird neu berechnet. Ich denke, wir müssen zurück. Echt? Ja. Ja, wir müssen ein Stück zurück. Sicher? Nee, wir sind quasi drauf. Zur Not fahren wir noch 2 Meter vor. Wir sind zu weit. Meinst du? Ja, wir sind zu weit, weil da kommt auch nichts. Wir sind ein kleines Stück zu weit. Starten. Du hast das Ziel erreicht. Ja, wir haben das Ziel erreicht. Aber er sagt, es ist noch ein Stück weiter vorne. Aber wenn ich das Ziel erreicht habe, kann das doch nur das sein. Ja, aber er hat ja gesagt, manchmal ist das Ding, da dauert er. Ach so, oder nur also langsam, ja, genau. Frage ist, bleiben wir jetzt hast hier du, stehen? Hast du Heizung irgendwie an oder was? Nee, wieso, ist zu warm? Nö, ein bisschen. Ja, weg damit. Mach mal alles weg. So, weil mir ist warm. Ja. Wenn du Angst vor Mücken hast, können wir das Fenster nicht aufmachen. Genau. Müssen wir Klima anmachen. Ja, ich werde von Mücken sofort total zerstochen. Und ich kriege immer Riesenbeulen. Alles gut. Ich bin ja ein Weichei, ich bin ja ein Jammerlappen, was das angeht. Ja, du bist der Harte hier. Ja. Ich bin nur der... Der Zarte. Ja. Hallo. Ja. Dann gucken wir nochmal einmal da drauf. Route, weil der sagt, zu Fuß 1 Minute. Ich gehe draußen mal gucken. Oder wir müssen das Handy einfach mal eben mitnehmen und gehen mal dann haben wir ja keinen. Du hast dann keinen Strom, aber das Handy hat doch noch genug Strom. Ja, aber Saft meinst du, ist genug? Ja. Wird ja nicht sofort leer sein. Nee, das nicht, aber. Sagt denn die Dingens irgendwas? Ist halt manchmal furchtbar langsam, haben sie gesagt. Die haben ja gesagt, wir brauchen keine Feuernadel mehr, da sind Pferde. Also ich gehe davon aus, wir müssen hier mal warten. Einfach mal warten. Weil der Präsident, der ist ja manchmal langsam. Am besten noch mal hier an den Punkt und da warten. Eigentlich stehen wir genau drauf. Ja, dann. Wenn wir genau draufstehen, dann muss noch was kommen. Aber der Präsident, der hat ja manchmal Schwierigkeiten. Er schläft ja manchmal. Hatten sie ja gesagt. Hier geht irgendwo was. Ja. Was durch den Matsch gehen gehört. Wir warten jetzt einfach mal so bis kurz vor, sag mal, bis 5 vor 10. Das ist noch eine Viertelstunde. Und dann rufen wir den Hansel mal an, weil wir haben ja von den Koordinaten gekriegt. Naja, die Frage ist wirklich, wenn man das jetzt neu aufruft, ob das alles weg ist, ne? Das könnte dann weg sein. Aber ich würde das auch nicht machen, weil egal, wen du hier guckst. Wenn er sich aufgehängt hat. Nein. Ja. Ne? Ja. Also die haben ja immer gesagt, haben sie einen Punkt vergessen, sind sie nicht erfolgreich, kontaktieren sie uns per WhatsApp oder SMS. So, in Notfällen soll das nicht helfen. Aber die Leute, die schreiben halt. Trotzdem gibt es eine Frage, eine willst falsche... Du Pfeffermilch? Ja, bitte. Danke. Pfefferminz bin ich dein Prinz. Sind hier und da, also Fragen, die wir lösen müssen, sind hier und da eine Herausforderung. Manchmal sind wir verwirrt. Sind sie die Frage oder das Programm? Das wurde von der CU eingestellt und sollte keine Probleme verursachen. Trotzdem gibt es eine Frage, eine falsche Antwort, während der Antwort nach einem weiteren Versuch gegeben wird. Also es kann auch schon mal passieren, dass du eine falsche Antwort gibst, also eine richtige, dann sagt er falsch, dann gibst du irgendwas anderes ein und dann kommt er trotzdem auf richtig. Also raten wir ein bisschen öfter, aber nicht zu schnell, sonst bleibt es hängen. An der Startkoordinate dauert es was etwas länger, dann bekamen sie eine grüne Ampel. Ja, das hatten wir ja auch, da sind wir weg. So, dann schreiben die, nach einigen Anlaufschwierigkeiten die Technik in Gang zu bringen. Mhm. Terrain holprig, bla, tiefen Schlaglöcher, bald finden, was er soll, aber hatten sich schlauer gemacht. Finden wir raus, was wir brauchen. Ah, okay. Wir fahren weiter, dann lässt uns die Technik im Stich. Trotzdem rufen wir die Helpline der beiden COs an, erreichen glücklicherweise bald einen. Mit dessen Hilfe wird die Technik wieder in Gang gesetzt und die Route geht problemlos weiter. Also, wir können jetzt entweder einen per WhatsApp anrufen. Ich habe noch nie mit WhatsApp telefoniert. Ist nein, nein, nein, da steht, kontaktieren Sie uns per WhatsApp oder SMS. Ach so. Da oder da, das sind die Nummern. Da musst du nur für die 0, musst du dann an die 031 denken. Ja, aber muss man anrufen oder nein, schreiben? Chat ihn einfach an. Okay. Geht da eine Stimme ran oder? Nee, das ist eine normale WhatsApp-Nachricht, denke ich. Also wir schreiben, speichern ja, jetzt erstmal. Ja. Dann schreiben wir den an. Möglicherweise hängt die Technik. Nee, mobil. Das, der wird rangehen. Er sagt, kontaktieren Sie per WhatsApp oder? Strom haben wir genug, ne? Mhm. Ich mach mal erstmal einen Chat. Erstmal ganz frech. Hallo, Komma. Sprichst du Deutsch oder Englisch? In Klammern. Schreib mal in Klammern Dakar 2. Ja. Punkt 0, damit er das checkt. Dakar 2.0. Mhm. Und zwar Mystery. Ja. So. Und dann stehen an wir hängen an der Koordinate 3. Ja, ist das dann wirklich 3? Ich schreibe mal an der... Oder kriegen keine Antwort an Station 3. Wir hängen an der 3 und kriegen... Keine Antwort vom Präsidenten. Keine Antwort. Vom Präsidenten. Schreib ruhig. Vom Präsi. Präsidenten. Ich könnte den in Hamburg anrufen. Wir hängen an der 3 und kriegen keine Antwort vom Präsidenten. Kannst du uns helfen? Und tschüss. Mal sehen, was passiert. Also abgeschickt ist es, 2 graue. Gelesen ist es noch nicht. Und könnte auch den anderen anschreiben. Hm. Den gibt es auch noch. Ach, da tut sich was. Schreibt. Der schreibt. Ja. Soll ich hier mal Aufnahme stoppen, ne? Ja, falls der wirklich gleich anruft und sagt, er schreibt jetzt nur, dass er Deutsch kann oder so, ne? Wir haben den Präsidenten, sprich nicht den Präsidenten, sondern den Adjutanten vom Präsi. Genau, das heißt den Owner erreicht. Weil leuchte mal mit deiner Funzel dahin. Da hinten geht's nämlich nicht weiter. mal eben auf. Ach so. Ist das da hinten? Vielleicht ist da geradeaus gesperrt. Man kann nur nicht geradeaus fahren. Ne? Weiter geht's im Text. Das ist nicht der Weg. Das war ein Graben. Da vorne. Das muss der Weg sein. Ja. So. Klingt so albern hier, oder? Ja. Ist ja jetzt nicht so, als wenn wir es taghell hätten, ne? Nee, zum Glück ist das ja Nachtcash. Ja. Aber 22.000 Lumen sehen das anders. Ja, du hast ziemlich viel Licht an. Ich habe nicht mal Fernlicht an, also reiß dich zusammen. Das ist nicht Fernlicht. Das ist nicht Fernlicht, das ist nur der Strahler, ohne Fernlicht. Ja. Dann erreichst du das Ziel. Ist das die scharfe Kurve? Warte. Ach, fahr noch ein Stück weiter, Weg, wir müssen da wir weiter müssen da runter. Rum, ja. Mach mal ein bisschen Licht aus, da hinten wohnen Leute, das kann man nicht, können wir nicht bringen. Du kannst ja mit normalem Fernlicht fahren im Zweifelsfalle, du musst ja nicht diesen Megastrahler anmachen. Ja, wir fahren mal durchs Dunkel. Wir ich finde ja das gut, dass du so viel länger dabei bist und die Erfahrung mitbringst und mir das erzählen kannst, wann ich Licht anmachen soll. Ja, kannst du mal sehen. Ich nehme also ein bisschen Rücksicht. Wir machen das jetzt so. Ja, oder so. Oh, lieber nicht. Wir machen ja auch ein bisschen Rücksicht für die Leute hier, ja, ne? Ja. Weil ja, wir müssen ja auch nicht das Wild verschrecken. Weil die rufen dann auch gleich, wenn hier Lichter an- und ausgehen und so, ja, dann brennt es hier bestimmt. Ja, genau. Und im Zweifelsfalle ist das ja auch so, als wenn wir hier, hast du auch ein Blaulicht? Ja, aber das müsste ich magnetisch hinten rausholen und dann aufs Dach klemmen. Oh, das machen wir dann besser mal nicht. Was ist denn hier vorne? Hier ist vielleicht irgendetwas, was man... Das könnte die Station sein, das passt. Ja, das sieht an einer Station aus. Ja. Die Frage ist, ja, was hier ist. Das passt. Dann haben wir hier schon wieder eine kurze Pampa. Ja, nicht so, dass ich hier nicht aussteigen kann, nee, sonst stehe ich hier wieder in der Pampa. Aber müssen wir ja gar nicht. Ja. Wir können das so auch mit dem Licht lesen. Was hier steht. Warte. Wenn das hier steht. Jetzt fragen wir erstmal den Guten, was er überhaupt von uns wissen will. Das ist ja erstmal viel wichtiger, ne? Ja, also hier ist jetzt erstmal noch nichts. Wir sind jetzt da angekommen. Die hat er uns als letztes geschickt. Da sind wir jetzt. Jetzt ist das so? Ja. Drück mal drauf. Das ist ob so. Ob wir da wirklich so sind. Zack, Route, ja, eine aber, Minute. Aber, ja, noch nicht da. Aha. Eine Zählstation. Wer hätte es gedacht? Schilder, Wörter, Buchstaben, Zahlen, ein Potpourri aus Möglichkeiten und ganz ohne Leitplanken. Versuch macht klug und nach mehreren Versuchen meldete sich der Präsident mit neuen Koordinaten. Jetzt bin ich durcheinander. Das hörte sich jetzt an, als hätte irgendeiner ein Auto zugemacht. Nee, als wenn der Hase, der da unten rumhoppelt, mir vors Auto gelaufen ist. Achso. Die ersten Meter unwegsames Gelände bewältigt. Jawohl. Das war aber noch keine Herausforderung. So, jetzt steht hier Google Maps. Gut, jetzt gehen wir zurück und ja, gehen dann auf die erste Koordinate. Viel mehr fahren Sie einfach erst hierher. Ja. Das so heißt, wir müssen jetzt an die erste Koordinate. Moment. Ja. Was rennt ihr denn hier die ganze Zeit fürs Auto? Das kann auch die Bremse sein, weil ich einen Fuß auf der Bremse okay habe. Wenn ich den entlaste, dass der ein bisschen so, knackt. Mit Antwort 50. Also, ja, also er ergibt uns jetzt die Dinge. Ja, okay. Also würde ich sagen, erstmal dahin. Ja. Also da unter ist, dann muss er wegkommen. Ja, das ist immer nur der Klingelton. Das ist ja nicht der Navigation. Nee, ich glaube, ich habe noch gerade die Navigation erwischt. Glaube ich. Ja. Aber glauben kannst du in der Kirche. Ja. Und nicht im Wagen vom Teufel. So sieht das aus. Dass du höchstens den Glauben verlierst. Ach ja, ich mach das mal nicht. Also Glauben verlieren. Wieder Schlaglöcher. Es scheint die Straße zu Ende zu sein. Da scheint aber auch ein Auto zu kommen. Oder was war das jetzt? Nö, da steht nur Zeug. Hat irgendeiner so eine schöne Gartenbeleuchtung oder so. Das ist ja ganz nett. Die Wege hier, die sind ja auch noch ganz nett. Ja, also das ist wie bei mir zu Hause. Ja. Das rappelt ein bisschen und klappert ein bisschen. Ah, Moment, ja, der schreibt da mal weiter. Das ist gut. Anders wohne ich auch nicht als hier. Links abbiegen. Das hast du erwischt. Ja. Hast du gut gemacht. Jetzt schreit sie uns an. Micha, du hast das gut gemacht. Endlich mal. Aber sowas von gut gemacht. Es wäre schön, wenn du meine Frau anrufst und ihr das auch mal erzählst. Frau von Micha, links abbiegen, du kannst dir das vorspulen. Warte mal, was ist da? Achso, ja, da so schräg um den Bug rum da rein. Und dann müsste das ja klappen. So. Wenn einer ohne Licht kommt, hat er hier echt Pech, ne? Den fahren wir nämlich einfach hoch. Dem Straßenverlauf folgen. Ja, wenn hier einer ohne Licht kommt, dann ist er auch selber schuld. Du hast gleich 2 Milliarden tote Fliegen auf deinem... Oh, Scheinwerfer vorne. Die können ja ausweichen. Außerdem gibt es kaum noch Insekten. Das ist ja überhaupt ein generelles Problem. Wenn du früher überlegst, da hast du ja auf den Scheiben nach 100 Meter Autobahn die Scheibe kratzen können. Und heute, die sind ja echt nur noch spärlich und ja, traurig. Für den Autofahrer gut, aber für die Natur natürlich echt scheiße. Ja gut, ob du die jetzt auf deiner Scheibe zerlegst oder ob sie gar nicht erst gibt, ja, ist ja dann auch egal, ne? Ja, aber wenn es die Masse geben würde, kommt ja mehr an vorbei, als dass ich dann erwische. Also es sind schon weniger geworden, das ist einfach Fakt. Das ist Fakt, ja. Ich, ja. Und wenn jetzt die Agrarlobby, ach so, so dürfen wir das jetzt sagen? Ah, jetzt geht's wieder in die Schlachlöcher. Genau, so muss das sein. Um die Katz. Klack, klack, klack. Sehr schön. Das erste haben wir mit Schwung umrundet und jetzt sind wir auch wieder an so einem blöden Kanal. Ja. Also das heißt, möglichst nicht rechts abrutschen. Ich will aber mal eben wieder ein bisschen auf Allrad rumschalten. Das finde ich hier, glaube ich, ein bisschen schöner. Bevor wir doch mal ins Slingern kommen. Und sonst fährt der eigentlich nur mit Fronttrieb oder Heck? Heck. Da kannst du ja auch mit driften. Ja. Ja. Und in den Kanal. Die Leute gucken ganz irritiert, wenn du an der Ampel mit quietschenden Reifen mit einem Jeep losfährst. Achtung, Dreck an die Seitenfenster. Bitsche, batsche, batsche. Du machst das mit voller Absicht, dass du immer mit meiner Seite durch das Loch fährst. Ja, muss ich, damit ja. Ich kann mir doch nicht die Hose einsauen beim Aussteigen. Ja, ich aber, ne? Ja, du hast gesagt, du hast eine zweite mit. Boah, du bist so ein Arsch. Du hast auch eine zweite mit, hast du gesagt. Ja, aber die kann ich nicht anziehen. Ja. Wieso nicht? Passt du nicht mehr rein oder was? Ich habe zu viel gegessen. Ah, ja. Genau, kaum machst du so weiter, bist du bald so fett wie ich. Das sieht aus. Das könnte sein. Aber ja, dann könnten wir Hosen tauschen. Das wäre ekelhaft, aber du hast längere Beine als ich. Ja, egal, ich trage kurze Shorts. Fein. Mitten so. Im Schlagloch, da können wir nicht aussteigen. Nee, okay, ich sowieso nicht. Dann müssen wir ein Stück weitermachen, direkt vorm Raus. Oh, das hört sich ja gut an. Du hast das Ziel erreicht. Fast. Wir sind noch nicht ganz da. Fahr mal ein Stückchen weiter. Mach vielleicht mal den Megabrenner aus, ja, sonst glauben stimmt, die sonst die, ist der hier... Fernseher ist kaputt. Ja, jetzt gucken die schon am Fenster raus. Du machst die Leute total wuschig. Ja, die wohnen hier und der beobachtet ja mich jetzt. So. Ja, so. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir eine Antwort bekommen. Erstmal gucken wir hier mal. Nee, wir sollten ja... Ich wollte da ja mal eben... Du bist wieder am... Da. So, erstmal gucken, jetzt, was da steht. Wusstet ihr, dass die Abstände von Radwegen und Fahrwegen unbefestigter Straßen mal enger und mal weiter sind? Und dass zuweilen kleine weiß angemalte Holzpfosten als Trennung dazwischen stecken, damit man nicht den schönen Radweg, sondern den schlaglöchrig schlammigen Fahrweg befährt? Und wie viele fucking Holzpfosten zwischen Kreuzung 1 und Kreuzung 2 stehen? Ja. Jetzt warten wir auf die Antwort vom Präsidenten. Okay, so? Da müssen wir jetzt erstmal hin. Da sind wir aber nicht. Nee. Da hast du recht. Da hast du völlig recht. So, dann fahren wir da jetzt mal hin. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf Norddeich. Auf Norddeich? Haben wir uns komplett verfahren? Möglich ist alles. Jetzt fährst du hier über diese Brücke. Hat die überhaupt ein Geländer? Keine Ahnung. Braucht die eins? Ja, wenn du hier die Kurve zur Art nimmst, dann, ach so, meinst du, dann sind wir im Graben. Guck mal, hier darf ich sogar 60 fahren. Das ist der Hammer. Das machen wir mal. Ach, sorry, das ist 80. Schnell weg da, weg da, weg. Wir haben keine Zeit. Wir müssen hier uns fällt beeilen. Jetzt fällt und der hier gleich Weg einer aus so weit. Und gleich fällt hier einer aus dem Pumpenhäuschen, oder was? Das war doch der Hermann van Veen und der ist doch Niederländer. Und wenn der das singt, dann können wir uns doch ruhig mal beeilen. Mm. Wenn's dich sockst. Und vor allen Dingen hat doch der Owner versprochen, dass der mit warm gemachten Frikandeln am Ziel wartet, oder? Ja. Habe ich das falsch verstanden? Nee, das ist schon richtig. Aber wir müssen ihm das kurz vorm Ziel sagen. Ach so. Wenn wir dem das nicht kurz vorm Ziel... Ja, damit die auch wirklich noch warm sind. Nee. Wir müssen kurz, also an der letzten Station hat er gesagt, sollen wir ihn anschreiben. Ja. Dann macht er die Frikandeln warm und dann kommt er. Ah, okay. Und dann können wir die auf deinem Krümmer dann nochmal nachwärmen und dann ist das alles schön. Ja. Ne? Weil ist ja schön warm unter deiner Haube. Ja, da kannst du von ausgehen. Ja, wir hatten ja richtige Startschwierigkeiten, ne? Ja. Das haben wir noch gar nicht erzählt, ne? Stimmt, ja, das war der Knaller. Das war mega. Also wir sind so in diesem Landhaus. Das ist alles super schön. Nee, lass mich mal anfangen. Okay. Auf der Anreise, Andreas war ja nun, ich sag mal, einen halben Tag früher da als ich, weil ich Freitagmorgen noch ein paar Termine hatte, die ich wahrnehmen musste. Und auf dem Weg, auf der Autobahn, rechts abbiegen auf so circa 20 Kilometer vom Ziel, leuchten bei mir diverse Lampen im Armaturenbrett auf. Nicht ständig, aber so mal flackerig und mal weniger flackerig. Aber auch das ABS. Und das hatte ich schon mal, dass meine ABS-Sensoren, wenn ich zu viel durch den Schlamm gefahren bin, erstmal nicht reagieren, bis die trocken sind. Die Werkstatt hat damals gesagt, mach dir keine Sorgen, muss halt ein bisschen härter bremsen. Funktioniert. Ich komme auch beim Landhaus an, stell den Motor ab, große Begrüßung mit Andreas und dann kommt er jetzt. Ja, und dann wollte ich mir dieses super schöne Auto auch mal angucken und er macht es auf und ich schaue mir das an und alles ist schön und er macht es wieder zu und kann es nicht abschließen und das Ding macht keinen Mucks mehr. Weder eine Kontrollleuchte noch die Zentralverriegelung, geschweige denn, dass der Motor anspringt. Und da haben wir gedacht, ja, dumm gelaufen. Jetzt brauche ich wohl den holländischen ADAC und der Nachtcache fällt wohl buchstäblich in die Sonne in unserem Fall, weil das haben wir auch noch nicht gesagt. Wir hatten ja heute 26 Grad. Ja, nichtsdestotrotz hat Micha aber dann die Motorhaube geöffnet und wir haben reingeguckt und festgestellt, dass der Pluspol an der Batterie nicht ganz drauf war, sprich der Kontakt war nicht gegeben. Sehr merkwürdig. Ich habe mir also nach dem Winter eine neue Batterie gegönnt, weil die alte schon so ein bisschen geschwächelt hatte und zu wenig Amperestunden angezeigt hat. Habe ich mir eine schöne, große, kräftige gekauft, habe die dann umgebaut. Bin damit aber schon quasi seit Januar bis gestern quasi auch unterwegs gewesen. Und diese Scheißkabel, ich habe keinerlei Erklärung, warum sich das auf der Autobahn von alleine losvibriert. Beim Kontrollieren. Wir mussten uns dann in der Küche erstmal 10er Schlüssel leihen, weil ich den natürlich nicht an Bord hatte, logisch. Aber die saß eigentlich fest. Naja, dann haben wir sie nochmal komplett losgemacht, die Schrauben noch ein bisschen gesäubert, wieder drauf gemacht, festgezogen. Und weil ich auf Sicherheit gedacht bin, haben wir heute im Laufe des Tages, Andreas hat ein irrsinniges Gespür, er hat tatsächlich ein Kfz Zubehörhandel in, wo waren wir? Wo waren wir denn überhaupt? Wir waren oben an der See. Und dann auf dem Rückweg habe ich gedacht, lass mal in dieses Industriegebiet reinfahren. Ja. Und da fanden wir dann so einen Zubehörfuzzi. Und da kam der nächste Hammer da rein. Ich ihm klar gemacht, dass ich gerne einen 10er Ring gleich da. Ja, 10er Ring Maulschlüssel. Du hast das Ziel erreicht. Wahrscheinlich hier, damit wir was ablesen können. Einen 10er Ring Maulschlüssel haben wollte, weil ich halt Probleme mit dem Auto hätte und da wollte der Verkäufer mir den schenken. So nach dem Motto, wenn ich dir jetzt Hilfe sein kann, nimm den. Habe ich gefragt, was der kostet, habe ihm 50 Cent mehr gegeben. Sagt er, nein, den sollst du nicht bezahlen. Ich sage, ja, dann steck das in die Kaffeekasse, hab tschüss gesagt und bin verschwunden. Jetzt fahren wir schon die ganze Zeit und toi, toi, toi, den Schlüssel haben wir noch nicht gebraucht. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber es war schon ein Schock, dass wir quasi gar nicht loskommen zu dem Cash. Karma ist meine Freundin. Ja, so ist das. Und jetzt müssen wir gucken, was wir als nächstes tun müssen. Genau. Heute schon gezählt? Wusstet ihr, dass Kanaldeckel mit unterschiedlichen Löchern ausgestattet sind? Und Weiden mit differierenden Anzahlen Zaunpfosten? Und dass, wenn man die auf eine bestimmte Weise mathematisch verklöppelt, eine Zahl herauskommt? Mit manchen Zahlen kann man nichts anfangen, mit einer kommt man hingegen weiter, wenn der Präsident Gefallen an ihr findet. Und jetzt kommt Heintje. Nee, Geintje. Was ist denn Geintje? Ach, nur ein Scherz. Geintje heißt Scherz. Mhm. Und gut gefahren. Ich fange fast an zu glauben, dass du es schaffst. Nur ein Scherz. Das ist nichts. Das Gelände wird immer schwierig. Setzen Sie die Richtung fort. Ich schulde dir noch eine Koordinate. Setzen Sie Ihren Weg in dieser Richtung fort. Das heißt geradeaus weiter. Und er schickt uns jetzt eine Kurz, wo wir dann die nächste Aufgabe kriegen. Ja, oder müssen wir jetzt erst zählen? Ja, die Zahl werden wir da brauchen. Die Zahl werden wir brauchen, aber ich muss jetzt hier erstmal ganz kurz, wir müssen wir die Dinger jetzt zählen, genau. Aber ich gucke jetzt nochmal eben noch auf was ich noch wissen wollte, nämlich Zahl, wie viel müssen wir hier holen? Auch jetzt sagt er mir, dass ich ins Bett gehen soll, ist das 10:30 oder was? Mein Handy ist so schlau, Ich gehe nicht ins Bett. Schluss mit lustig. Leg dich hin, Siri. Na gut. Ja? Ja, jetzt gehen wir mal zählen. Jetzt gehen wir zählen. Und zwar... Zum Zählen brauche ich meine Brille und eine Taschenlampe. Naja. Die da? Nee, guck mal. Nee, warte mal, was ist denn das hier für ein Ding? Wir können ja nicht die ganze Weide nehmen. Da kommen wir jetzt ein Auto, ich muss Standrechner machen. Komm, wir haben noch einen Sack. Mit was multiplizieren? Heraus, Sie finden sich in T-Kreuzung. Auf der linken Seite sehen Sie eine eingezäunte Wiese. Wie viele sehen Sie vorne? Multiplizieren Sie die Zahlen. Das kann nicht sein. Nee. Das muss ja dann die sein. Genau. Also? Oh Gott, was hast du für einen Hightech-Rechner da drauf? Eine Simulation von einem... So. Das kann nicht sein. Dann doch, dann sind wir bei der. Dann sind wir genau bei der. Ah, never. Wetten? Never. Mach's einfach mal. Gib's mal ein. Never. Alter, mach's bitte. Mach's bitte. Dann kackt er wieder ab, weil falsche Antwort. Nein. Nein. Und weißt du warum? Das ist die Weide. Wir sollen den Weg doch fortsetzen. Das kann nur das sein. Ja gut, dann klick drauf. Einfach und dann mal sehen, was passiert. Das kann ja so weit nicht weg sein. Nö. Wenn es in die Fahrtrichtung so weitergeht. Und deswegen werde ich klugscheißer recht. Ach, was mach ich denn? Das funktioniert nicht, weil die am Ende... Aber gut. Wieso funktioniert das nicht? Weil die umgeknickt sind? Dann laufen wir Gefahr, dass wir gleich nochmal umdrehen, glaube ich. Was war jetzt? Hä? Was war jetzt? Irgendwas umgefallen? Du bist irgendwo auf den Knopf gekommen und hast die Türen verriegelt. Ich bin auf den Knopf gekommen? Italienische Türen. Wenn die von außen aufgerissen werden, um dich auszurauben, dann geht das nicht. Ja, aber wahrscheinlich da irgendwo... Ach, hier mit dem Knie seitlich. Auf Kniehöhe ist da so ein Ding. Ist das der? Das könnte sein, weiß ich aber nicht so aus dem Kopf, ohne das hier zu sehen, weil das mir zu kurvig, um da jetzt unten im Fußraum rumzukriegen. Da, jetzt hast du ihn getroffen. Ja, dann ist das der. Okay. Gut. Ja, ich muss ja wissen, wo ich vortrete hier in deinem Auto. Ja. Naja, wenn wir uns überschlagen, dass wir wenigstens nicht rausfliegen. Nee, das ist wichtig. So muss das sein. Also das hier ist ja normale Straße. Ja, sehe ich auch so. Vielleicht fahren wir einfach den falschen Weg. Nee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Weil wir gehen nach Anleitung, das, was der Präsident uns schickt. Mhm. Hier ist ein Haus. Die schlafen schon. Ist alles dunkel. Oder ist vielleicht ein Lost sind Place. Sie nicht zu Hause. Oder ist ein Lost Place mit Gardinen. Na, hier vorne ist Licht. Liegen die schon im Bett. Riecht ja fast so ein bisschen wie ein Unimog hier drin. Ja, aber ein Unimog riecht auch nach verbrannten Diesel, oder? Ja, oder nach verbrannten Dingern. Der alte Unimog, der hat ja hier... Die Motorabdeckung zum Teil ja auch hier noch im Innenraum. Ne? Also wenn du damit richtig schwer fährst, dann wird das warm an den Beinen. Ja, das kann ich von der Bundeswehr noch von den Alten. Ja. Es ist jetzt 20 vor 11. Und, was willst du mir damit sagen? Ich hätte sag nur, seit 10 Minuten im Bett liegen müssen. Ich sag dir, es ist 20 vor 11. Ach so, ja. Nur damit wir mal ungefähr wissen, wie die Zeit vergeht, weil wir waren ja um 8 Uhr freigeschaltet. Am Startpunkt quasi. Genau. Auf Freischaltung. Und bis wir das Ding dann am Start hatten, hat das ja auch eine Weile gedauert. Ja. Ne? Ja. So, also im Endeffekt sind wir jetzt 2 Stunden unterwegs mit diversen Schwierigkeiten. Ist das da vorne ein Bus oder ist das da eine Eisenbahn oder was? Also ein Schaukelkarussell wird es nicht sein, der fährt doch immer hin und her, oder? Das sah kommt so aus, also, als und hier so vorne, guck mal hier ist auch überall so Licht. Da kommt ein Bus. Das Party. Das ist doch eine Lichterkette. Ja. Oder von Weihnachten. Aber in einem Haus, das ist auch halb tot. Ja, Mann. Von Weihnachten das nicht ab, ne? Melkweg. Ach so, das ist kein Bus. Das ist ein... Und das da vorne, das könnte ein Zug gewesen sein. Ja. Oder ein Schiff. Ein Ausflugsdampfer. Oder eine Fähre. Wir müssen aber irgendwie rüber. Wir haben die letzte verpasst. Das ist hier über diese Brücke, ne? Ja, würde ich sagen. Und dann da so schräg rüber. Und da schräg rüber wieder rein. Da schräg rüber rein, genau. Da ist keine. Deswegen, weil man diese wahnsinnige Verkehrsinsel umfahren muss. Theoretisch. Der fühlt sich irgendwie geblendet. Wovon denn? Ich hab nichts an. Jetzt müssen wir hier abbiegen und da wieder rein. Und dann kommen wir wieder in den Weg. Genau. Nach 600 Metern erreichst du das Ziel. Oh. Das kommt mir aber komisch vor. Death End. Auf jeden Fall hast du jetzt den Dreck aus dem Profil wieder raus. Ja. Beim nächsten Stopp würde ich gerne mal ein Schlückchen trinken, glaube ich. Das ist eine gute Idee, ja. Das würde ich auch gerne tun. Ich stelle mir das hier richtig gut vor. Die Leute, die parken hier frisch gewaschenes Auto, dann kommst du, fährst hier durch die Pfütze und die haben alle voll Schlamm auf der Karre. Das ist doch echt bitter. Ja. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Dann auch noch mit so einem scheiß ausländischen Kennzeichen. Ja. So ist das nun mal. Ja, da machen sich die Deutschen teuflisch wieder beliebt. Gut, ne? Teuflisch gut. Was da parkt denn der hier auf Deutschen der Bahn? Wieder beliebt. Kennt der hier oder was? Also Wohnmobil. Ja. Ja, selbst schuld. Aber der hat ihn nicht zu. Nee. Wenn er hier pennt, ja. Das ist ja auch, du bist ja auch mit deiner Lichtleiste auf Höhe der Schlafkabine. Dem brennst du oben das ganze Dachzelt weg, wenn er das Ding anmacht. Das sieht doch aus wie eine Fragestellung, die man beantwortet. Ja, hier kann man ganz da gut. Da steht nicht viel drauf. Nee, da steht echt nicht viel drauf. Das können sogar wir. Was? Westerwald? Ah, nee, ja. Westerfeld. Nee, das ist. Aber hier vorne geht's in die Klicks. Straße rein. Da geht's in die Guck Licken. Mal, das könnte ja lustig das werden. Das könnte echt eng werden. So, ja. Was machen wir denn jetzt hier? Geh doch mal hier zum Präsidenten. Ach. Geh doch mal gucken, was der Präsident zu melden hat. Herr Prezi. Der muss da irgendwas zu sagen haben. Herr Prezi, wo sind wir denn? Da sind wir, Herr Prezi. Wir sind jetzt ja quasi. Wir müssten ja jetzt am Ziel angekommen sein, ne? Route 1 Minute, sagt er. Wir haben das Ziel erreicht. Ja, wir sind ja quasi da. Wir sind schon dran vorbeigefahren. Ein kleines Stück zu weit. Ja, müssen wir da wieder ein kleines Stück zurück. Du machst aber auch immer das Auto aus. Ja. Gleich hast du keine Batterie mehr. Ach, damit das nicht so laut ist. Das ist doch nicht laut. Du hast das Ziel erreicht. So. Das klingt gut. Jetzt gleich, du hast das Ziel schon wieder nicht erreicht, ne? Wenn die Koordinaten weg sind. So. Nein, also grundsätzlich, ich möchte jetzt erstmal die Fragestellung für diesen Punkt haben. Genau. Wieso ist denn jetzt dein Licht ausgegangen? Weil ich nur gut. Standlicht anhabe. Hier, Blinker links. So. Also ich trinke mal eben was. Ich auch. Oha, zählen, mal was anderes. Wusstet ihr, dass Bäume unterschiedliche Borke haben können und dass auf einem Grundstück zeitgleich mehrere Arten Bäume existieren können und dass man im Dunkeln mittels einer Taschenlampe die Unterschiede sehen kann? Faszinierend, egal. Wir hatten eine Antwort und tatsächlich war der Präsident damit zufrieden. Lecker. Guck, das Trinken hat sich gelohnt. Da haben wir doch irgendeine Antwort. Da haben wir, und was für eine, da kann man ja zigmal übersetzen. Dann tun wir das nochmal. Also. So. Aber jubeln Sie nicht zu früh. Fahren Sie doch einfach mal hier. Fahren Sie zuerst hierher. Ja. Ja, wir fahren jetzt einfach mal ein Stück geradeaus. Und dann kommen wir da nämlich wahrscheinlich auch hin. Oder? Nee, kommen wir nicht. Müssen wir wohl zurück. Oder? 19. Wo wir jetzt sind, müssen wir jetzt ja mal zurück. Wir müssen zurück. Oder da lang, da lang, da lang. Ja, oder so. Können wir auch. Fahren wir ein Stück geradeaus. Wir gucken mal, was der passiert. Der googelt sich gleich ein wahrscheinlich. Ja. Nach Norden Richtung Gornweg starten. Richtung Kornweg, da wohne ich ja. Gornweg. Ja. Gornweg mit Doppel-O. Korn. Nee, wir sind ja keine Trinker. Nee, zum Glück. Nicht. Zum Glück. Ich hoffe, wir finden nachher noch eine Tankstelle für den Sekt. Was liegt denn da schon wieder für Todestiere? Da hat nur irgendwas gekackt. Aber das war größer als ein Doggenkack. Ja, kannst du mal sehen. Meine Fresse. Ich hatte ja selten so viel Spaß auf Verbundsteinpflaster mit so einem Allradler. Ja, jetzt geht das aber gleich. Nee, der hier noch nicht. Nee, ein weiter. Ein weiter. Das war auch ein Gornweg, aber das war nicht der richtige. Ja. Wir müssen zum Doppelgornweg. Oder Nordhäuser ist, Doppelgorn. Oder das ist eine Ringstraße und wir fahren jetzt eine unendliche Schleife. Ja, super. Aber dann kommen wir zu einer anderen Zeit am selben Punkt an. Ja. Ist das dann quasi eine Zeitreise? Eine Doppelkornreise. Haben wir dann die Quanten verschränkt? Was? Ja. Padawanweg. Da ist ein Weg. Stopp. Also, das sind aber Löcher. Ja, das macht ja nichts. Wir das haben ja. Das ist ja hier, genau. Das ist ja hier so mehr. Wir gucken einfach mal ach, jetzt. Ach du Scheiße. 400 Metern rechts. Ich glaube, wir brauchen die anderen Gänge. Ja. Ach, zack, zack. Warte mal, ich mache hier mal die Spaßmühle nochmal an. Warte, dann machen wir ein bisschen Licht für die Spaßmühle. Warte, ich muss das noch ein bisschen hier steiler stellen. Das kann erstmal aus, weil das Fernlicht. Wollen ja was gar sehen. Gar nicht, wenn man den Strahler anhat. So. Wollen wir mal ein bisschen rumspritzen oder lieber nicht? Nee. Na gut, dann fahre ich da umzu. Umzu. Wieder das so ist aber noch sehr trocken. Ich glaube, hier laufen Elefanten. Echt. Ja. Hat der Typ jetzt diese 20.000 Elefanten vielleicht schon hierhin verkauft? Ja, das könnte sein. Ja. Aber dann könnte man nachher, ich habe ja auf so einem Foto gesehen, dass man nachher so mitten auf dem Weg so einen Baum liegen hat. Ja. Da könnten wir uns so ein paar von den Elefanten holen, dann können die den wegtragen und dann können wir dann durchfahren. Ja, das würde ist super. Helfen, weil dann brauche ich die Fiskasen eh auszupacken. So machen wir das. Weil mit dem Fiskas Campingball dauert es dann doch vielleicht eine halbe Stunde ja, länger. Ich habe auch noch eine Seilsäge. So eine, kennst du die? So mit ja, Daumen links ist, und rechts. Ja, so eine hast du, so eine Ritsch. Ja, die nimmt ja keinen Platz weg. Warte mal, vor uns ist ein Teich. Das ist vielleicht nicht so gut, wenn das du da jetzt kein sehen Teich, willst. Das ist eine überschwemmte Wiese, mein Freund. Ja, das ist ja quasi, für dein Auto ist es ein Teich. Wir wollen warte hier mal, hier sind noch Pfeiler, Pfosten. Ja, und? Ja, ich sag ja nur. Ich will da nicht gegenfahren. Ja, ist ja gut. Alles gut. Hier ist das auf jeden ist Fall noch sandig. Geil. Das ist die Nord. Das erinnert mich. Nee, das erinnert mich mal, aber pass auf, das war total geil. Ich fahre mit einer Ex-Freundin nach Bayern. Ne? Also wir fahren so nach Bayern und es war so ein bisschen am Regnen und irgendwann sagt die, boah, guck mal, da steht eine Wiese unter Wasser. Und ich so zu ihr, hör mal, das ist keine Wiese, das ist der Chiemsee. Weil die Autobahn ja direkt dran vorbeigeht. Das war lustig. Das glaube ich ja, das gerne, hat Spaß gemacht. Weil das hat viel Überschwemmung gekostet. Ja. Und wenn du da reinfährst, dann was? Scheiße, jetzt bist du über das Wildschwein gefahren. Du musst dich ein bisschen mehr konzentrieren, alter Mann. Ja, aber wenn du mich anblaffst, wie soll ich denn da nicht nervös werden? Hm. Meinst du, das können wir noch essen? Ja. Gut. Ja. Nehmen wir auf dem Rückweg das mit. Das ist ja nicht durch einen Schock gestorben. Ne? Ja, man genau. Man sagt ja, dass Wildunfall irgendwie so viel Adrenalin im ja, Blut ja, dann ist das ranzig, dann schmeckt das scheiße. Genau. Da musst du das sehr lange einlegen, dass das alles wieder schmeckt rauskommt. Das ist irgendwie ja, tranig. Ja. Also die letzten zwei Hirsche haben nicht geschmeckt. Ich hatte neulich eine Transuse, die war auch eklig. Achtung, wir Quatsch. Nähern uns der nächsten Koordinate. Das ist doch mal fein. Jetzt vielleicht etwas weniger von diesem brutalen Licht, oh, ja, weil wir fahren ja jetzt wieder in so eine bewohnte ja, Landschaft. Und wenn die sich bewegen, sind das Rehe auch. Ja, oder Schweine. Kommt drauf an, wie tief die liegen. Tiefgelegte Rehe sind meistens Schweine. Jetzt sind wir schon wieder hier in diesem Ort mit Westerwaldfeld. Wo die Büchse knallt. Nee. Wo der Wind so kalt bläst. Ja. Das war doch der Vater mit dem Kind. Das war von Otto. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Im Arm den Knaben er wohl hält, er hält ihn warm, denn er ist erkält. Ach so. Nein, Moment, Moment. Nein, nein. Das er hält ihn, das lebt, das Pferd ist tot. Er hält ihn warm, denn er ist erkält. Heute werden sie wohl etwas länger brauchen, denn Paps muss erstmal eine rauchen. Halb acht, halb neun, es wird schon heller. Der Vater reitet immer schneller, erreicht den Hof mit Mühe und Not. Der Knabe lebt, das Pferd ist tot, das ist von Otto. Ja. Genau so, ja, ich kann ja, das rezitieren. Ich muss das aber umdichten, weil ich bin tierlieb. Das Pferd darf nicht sterben. Das ist genauso, was in Filmen passiert. Ist mir so egal, Hauptsache der Hund überlebt. Das Pferd ist ja tot. Nicht der Hund. Ja, das ist egal. Nee, das ist, das Pferde sind wesensschwache Hunde und die müssen auch überleben. Das ist nicht egal. Wenn das Pferd nicht stirbt, gibt's keinen Sauerbraten. Der denkt nur ans Essen. Ey. Ja, nu. Abbiegen auf das Louis-Weg. Au, Louis, meine Straße kommt Louis jetzt. De Finet, oder wir was? Wir müssen da geradeaus rüber. Nee. Doch. Doch. Wir müssen, ja, das, wir müssen den Bach mal wieder mal kreuzen. Der Gegenverkehr muss auf uns warten. Ja. Da hatte ich keinen Platz hier. Und jetzt müssen wir. Und da hinten kommt irgend so ein Trottel mit Fernlicht. Zum Glück kommt er dir nicht mit Fernlicht entgegen. So. Ist ja nicht so, als wenn du kein Fernlicht hättest. Zum Glück. Warte mal. Warte. Ich muss mal eben gucken, wie viel Licht ich hier noch habe. Oh, ich habe noch genug Akku. Boah, guck mal, ist das cool. Ein schönes altes Auto. Ja, das war aber aus Holz, das hast du wohl gesehen. Ja, das war ein schönes. Das war eine Tischlerarbeit. Das war ein Holzwagen. Das war eine Tischlerarbeit. Das irritiert mich ehrlich gesagt so ein kleines bisschen. Wir fahren hier die ganze Zeit auf Verbundsteinpflaster. Ja, und vor allen Dingen. Rallye Verbund Dakar? Nee, aber vor allen Dingen, wie wir losgefahren sind, hieß es irgendwie 3 Minuten Fahrzeit. Und jetzt haben wir noch 4. Also irgendwie haben wir doch wahrscheinlich einen falschen Weg. Aber die Koordinate muss eigentlich richtig. Wir werden sehen. Ah, es wird holpriger. Ja, das Verbundsteinpflaster hat Löcher. Das, der versprochene Tiefseematsch, der ist noch offen. Du hast heute gesagt, dass du nicht über eine Wiese fahren kannst, ja, wenn sie feucht ist. Nee, nicht wenn sie feucht ist, wenn sie aussieht wie die Nordsee. Die sah nicht aus wie die Doch, Nordsee. Doch, das war Moor. Aus der, ja, aber aus der Nordsee wachsen keine so Algen. Algen, wir waren keine Algen, Doch, das waren diese Feuchtgräser und die wachsen in der. Moment. Das könnte. Wieder. Warte mal. Hast du schon wieder gedacht, ne? Ja, ich dachte, wir müssen da erst runter und nein, noch mal. Nein, so nicht. Ach, das ist doch. Wir kommen recht gut voran, habe ich so ein Gefühl, ne? Wir fahren so entsprechend der. Ja, aber ob wir SDV wirklich richtig fahren, lassen wir mal in den Raum gestellt. Ja, wir sollen zu den Koordinaten. Ja, aber das würde bedeuten, da hätte ich auch mit dem Caddy kommen können. Oh, da ist dein Hase. Tier. Komm. Ein Hase, jetzt, der läuft garantiert jetzt hier. Ja, guck ja, mal, wir werden warten. Ihn. Wir sind genau. Tierlieb. Er tut Hakenschlag. Ja, genau, weil er musste erstmal die Brücke finden. Jetzt gleich läuft hier ein Igel rüber. Na, wieder der Hase, der ihn überholt hat. Hase und Igel, kennst du, ne? Ja. Kennst du, ne? Kennst du? Kennst du? Ja. Das klingt so ein bisschen wie Mario Barth und dem kann ich nicht aufs Feld kommen. Ich auch nicht. Das finde ich gut. Da läuft schon wieder ein Hase. Hier sind eine Menge Hasen. Hasi. Hasenjagd. Schade, dass wir nur einen Zweisitzer haben. Ne? Sonst könnten wir ja die Hasis hier einladen. Da kommt uns doch nicht wirklich einer entgegen jetzt, oder? Nee, tut er nicht. Meinst du, er wohnt da hinten? Und nee, fährt das, nur nee, das ist ein Räder. Der fährt nur auf dem Hof. Das sind Fahrräder. Echt? Das sind Fahrräder. Soll ich mal den Tannenbaum an? Nein, mach nicht den Tannenbaum an. Das kommt mir alles sehr komisch vor. Oder sind das Fußgänger? Also am besten, ich fürchte, halt mal an. Ich fürchte, die würden auch sehr nass werden, halt wenn mal ich an. Da an vorbeifahre. Die sind vor allen Dingen sturzbetrunken. So nee, halt mal bitte an, weil sonst machst du die nass. Ja, das geht nicht. Das sieht ja so ein bisschen aus, als wenn das Wasser da Eis trägt, oder? Guck mal, aber bei 26 Grad. Ja, oder das bei 16 ist Jauche. Das ist richtig das ist Jauche. Cremige Jauche. Dann lass mich doch jetzt Gas geben, wo der gerade daneben fährt. Moin. Das könnten meine Söhne sein. Ey. Strunzdicke auf dem Samstag. Ja, und mit dem Fahrrad und dann hier mit. Ja, das machst du schon richtig. Genau. Und jetzt zeigen wir mal, wie so geht Licht. Tag wird. Und an der nächsten Kreuzung sollen wir das Ziel erreicht haben. Aber ob das so richtig ist? Ich befürchte, dass das so richtig ist. Aber das ist ja lustig. Hier kommen irgendwelche Viecher entgegen und dann Radfahrer. Hier voll durch die Sicke, ey. Die hatten echt hochstehende Augen. Ja. Voll verrückt. Was sind immer, wer schmeißt hier dieses rote Papier hin? Merkst du das? Das ist regelmäßig im Abstand, als wenn du diese Silvester-Böller auspackst und dieses dünne China-Papier. Liegt hier in regelmäßigen Abständen rum. Vielleicht haben die das geraucht. Entschuldige, hier waren wir schon. Ist das nicht das Haus, die uns zugeguckt haben, wo ich den Scheinwerfer ausgemacht habe? Ja, dann mach ihn doch mal aus. Meinst du, dann erkennen die uns nicht wieder? Die haben doch hier alle dieselben Fenster. Die haben nur einen Fensterlieferanten. Ich meine nicht, dass wir hier schon mal waren. Also ich könnte mich an diese Löcher hier und diesen Schlamm kann ich mich nicht erinnern. Ja, vielleicht hat es zwischenzeitlich geregnet. Wir sind ja schon eine Weile unterwegs. Du hast das Ziel erreicht. Doch, genau so standen wir doch vor dem Haus. Nein. Hier sind alle heute... Doch. Da ist doch das dreieckige... Hast du etwa die falschen Koordinaten eingegeben? Jetzt fahren wir im Kreis. Willst du mich verarschen? Ja, ich hab doch gesagt, das ist die Endlos-Kornwegschleife. Ich hab doch das Navi an. Wenn das nicht kaputt ist. Doch, da waren wir schon mal. Du bist hier voll im Kreis gefahren. Ja. Aber der hat mir Warum doch... Warum machst du das denn? Aber der hat doch gesagt, ich soll zuerst hier hinfahren. Ja, dann haben wir das jetzt gemacht. So. Okay. Und jetzt sind wir hier. Na, und fast. Jetzt müssen wir woanders hin. Ja, genau. Jetzt müssen wir mal das. Jetzt guck doch mal. So, jetzt steht, genau. Was stand denn hier? Das wieder, hast du doch übersetzt. Ja, so. Also, Gang ist alles. Jetzt geht das mit dem harten Gelände jetzt los. Jetzt müssen wir hier unten hin. Nee, jetzt müssen wir erstmal da hin. Ja, das, waren wir denn da nicht? Nee, wir waren ja da. Dann drück mal da drauf. So, und jetzt sagt er, sind jetzt soll ja angeblich das harte Gelände beginnen. Weg nach Osten, ja, da Richtung links. Und wir sind vorhin geradeaus gefahren. Das also ist wir fahren jetzt quasi extra nochmal hier lang, damit man auch den Wagen ausnutzt, sozusagen. Gut. Wir fahren jetzt da hin. Auch soll ich einen Gang reinmachen? Könnte helfen, du drehst so hoch. Micha dreht voll ab. Der dreht am Rad. Auch. Links abbiegen auf Kaltemade. Kaltemade. Mhm. Wo ist denn diese Kaltemade? Hier? Ja. Ach du Scheiße. Ja? Nee, warte mal, ist das wirklich ernst gemeint, dass wir hier lang müssen? Ja, das glaube ich ernst gemeint. Nee, ne? Doch, doch. Glaube schon. Wir gucken mal. Ja, das ist eine Straße. Doch, das geht. Aber jetzt kann das Haus ja nichts mehr sehen. Mach mal Licht an. Oh, ja. Das ist doch. Ja, hat Grip. Die kalte Made hier, ne? Hätten wir doch direkt hierher fahren können. Ja. Das hat er doch nur künstlich ausgedehnt. Ja, ja, natürlich. Damit weißt du, was ich glaube? Der ist hier Bauer und wir fahren bei dem einfach über seine komischen Landwege. Und hier hat er extra mal ein paar Mal mit dem Minibagger geschaufelt, damit hier ein paar Löcher drin sind. So ist das. Weil guck mal hier, da sind seitlich direkt so Haufen. Der geht hier einfach regelmäßig hin und macht hier Löcher in den Weg. Das ist hier mit seinem Trecker scheißegal. Der macht einfach, aber hier der lässt die Ecke unten. Nee, das ist. Ich glaube, der fährt hier echt so mit dem Frontlader durch. Das sieht aber eher so aus, als wenn jemand seine Viehstelle hier entleert. Das, was hier so rechts liegt. Ja. Wir haben Dreck auf der Scheibe. Ja. Der Carcleaner soll sich ja auch wieder freuen, wenn er mich wieder sieht. Was will denn? Nee, das sind nur Steine. Aha. Kartoffeln sind das. Oder Kartoffeln. Jo, das ist der Bauer mit den dicken Kartoffeln hier. Dass diese Straßennamen haben. Ey. Wir fahren hier tatsächlich einmal hier ums Karree. Ja. Der will das. Wir kommen gleich schon wieder auf derselben Straße raus. Der will das Gelände nutzen, schätze ich. Den kenne ich, weil da habe ich gesagt, das ist mein Louis-Weg. Fand das Louis. Louis. Hey, ja. Brother. Brotherhood of Louis. Oh. Oh, das sieht schlimmer aus, als es ist. Ja. Matschi. Vielleicht sollten wir aber die Fenster zumachen. Also hier hat er echt gegraben und da wohnt einer, der hat da Kameras. Ja. Der läuft jetzt raus und macht die Gräben wieder zu. Ah, ist das lustig. Oh, Spitzkehre. Ja. Komm, da kann man driften. Schauen wir mal, ne? Wenn er ein Graben ist, dann liegen wir auch schon mal gerne auf der Seite. Ja, muss ich Allrad für rausnehmen. Mit Allrad driften ist ein bisschen blöd. Nee. Ist schwierig. Ja. Louis. Ja. Hier ist aber so eine... Das ist die Spitzkehre. Ja. Oder ist ja nicht keine Spitzkehre, das ist ja hier so ein bisschen reingebastelt. Das ist wieder so. Dem Straßenverlauf von Fluiweg noch 2 Kilometer folgen. Mädel, halt doch mal die Fresse. Es gab ja mal einen Film, ne? Und ich glaube, der hieß, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Ja. Ja, wir aber wissen, was wir tun. Ja, auf jeden Fall. Wir fahren durch Holland spazieren und gucken uns im Dunkeln Bäume an. Ja, ist doch schön. Ja. Das ist alles hier ist. Nimm ich den untere, dann fallen die Gitter raus. Nee, ich habe ja extra den hier genommen. Ja. Den oberen, weil ich dachte, das wäre eine gute Idee. Ja, wegen meiner können wir auch das Dach rausnehmen. Wir können hier so ein bisschen Luft reinlassen und so. Wenn du doch nichts gegen Mücken hast, nehmen wir gleich die Dächer. Nee, also jetzt, während wir fahren, kommt ja keine Mücken. Ich sehe ja hier auch keine Immer Mücken. Noch 17 Grad. Das ja, ist ja, so das ist geil, der Hammer. Leute. Obwohl es bei strömendem Regen noch mehr Spaß gemacht hätte. Ja. Außer die Position, wo man aussteigen muss. Haben wir mal Licht wegen Licht. Häuser. Das ist ja irgendwie gleich, als wenn du nur noch Teelichter hast, ne? Ja. Außerdem sollen die um diese Zeit im Bett liegen. Der Kasten kommt mir auch bekannt vor. Der hier? Piep? Ja, stimmt. Wiederholungspiep. Oder? War das nicht dein Navi, dass man an dem Ort schon mal vielleicht sagt er es, jetzt ist die Batterie gleich tot oder so. Ja. Nee. Doch, wir waren schon mal hier. Ja, deswegen. Der piept an, wenn man den Ort wiederholt. Weil hier sind wir schon mal drauf zugefahren. Ja. Weil da habe ich gedacht, stehen Kühe drin, da stehen aber alles Autos. Das ist ja total krass, was wir hier machen. Ja, ja. Das ist immer dasselbe. Der hätte im Prinzip hier so eine Kirmesachterbahn. Ach, da ist wieder ein Hase, warte ja, mal. Nee, das war, glaube ich, ein Kaninchen. Oder sowas. Hauptsache, wir überfahren jetzt nicht. Warte. Nein. Wenn die Kaninchenrotte kommt, die Killerkaninchen verrollern. Genau. Die werfen da mit grünen Killertomaten. Ja. Kennst du, war doch mal irgendwie, weiß ich gar nicht, war nicht Tanz der Teufel oder so, aber irgendein Film, den gab es mal und da war echt so Kaninchen, die haben da Leute umgebracht. Ich weiß gar nicht, das war doch irgend so ein Scheiß. Nee, Tanz der Teufel nee, war der mit dem Bleistift. Mit dem Bleistift, genau. So. Ja. In den Fuß. Ja, aber nee, ich meine, es gab mal so ein Killerkaninchen. Deswegen war der so langweilig, weil das nur ein Fuß war. Ich dachte, das wäre im Auge. Nee, das war... Dass hier auch überhaupt keine irgendwie Gewichtsbeschränkungen für die Brücken dran stehen, irritiert mich ein bisschen. So, das ist auf diesen kleinen Pfeiler. Na, die wussten nicht, dass wir hier mit dem Panzer kommen. Das Nach 200 naja, aber Meter Trecker fahren da ja auch drüber. So schwer ist er ja dann doch nicht. Jetzt fahren wir da schon wieder an dieser Hauptstraße lang. Ja, er hat die Tour eingerichtet in der Hoffnung, dass man den Reisebus ersetzt hier. Wenn die Betrunkenen am Wochenende nach Hause kommen. Dann fahren wir gleich wieder. Wir fahren wir wieder über die Brücke. Und fahren wieder auf die andere Straße. Fahren über die Brücke. Dann fahren wir erstmal auf die Hauptstraße hier drauf. Wir fahren jetzt die Hauptstraße ein Stück weiter. Das ist ja mal was Neues. Das ist was ganz Neues. Aber erstmal müssen wir über die Brücke. Jetzt läuft da eine Katze über die Straße. Ja. Tatsächlich, ja. Über die sind wir doch eben rübergekommen, oder nicht? Nee. War das eine andere? Das muss eine ja, hier andere. Kommt ja alle zwei Minuten eine. Weil da sind wir ja rübergekommen und mussten dann links abbiegen. Und das rechts ging da abbiegen. Ja nicht. So, und ich vermute... Dass es gleich wieder rechts rüber geht. Ja. Nach 600 Metern links abbiegen. Nach links rüber. Wir haben ja gesagt, wir müssen auf die andere Seite. Ja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und stetig Tropfen hüllt den Stein. Aber momentan... Und Rentnerteams holen sich den Cash. Ja, aber momentan bin ich doch ein bisschen enttäuscht. Ja, ja. Also ich habe mir da jetzt... Ne, so für das, was so nach dem Listing versprochen war, ist das hier... Also das hätte ich also sogar mit diesem, meinem Auto fahren ja, können. Du mit deinem, ja, ich sag mal mit dem Fiesta oder Polo oder so würde ich diese Teilstrecken auf jeden Fall nicht machen. Aber mit dem Fori. Aber mit dem Fori auf jeden Fall. Und vielleicht sah es vor drei Wochen auf den sandigen Teilen anders aus, aber die hättest du heute auch mit dem, zumindest mit dem Auto, was Allrad hat. Meinetwegen auch mit dem SUV. Ja. Der hätte das auch geschafft, wenn er nicht gerade Slicks hat. Aber vielleicht behältst du ja auch recht, dass du gesagt hast, das Schlimmste sind die letzten 200 Meter, weil da die meisten zu Fuß hingegangen sind. Ja. Und so weit kann ich nicht laufen. Da müssen wir schon hinfahren. Auf jeden Fall. Oder du trägst mich. Nee, das mache ich nicht. Ich habe Rücken, ich bin ein alter Mann. Ja, und ich wiege nur 100. Also ich halte mein Gewicht ja seit du Jahren. Du wiegst, ja, aber du wiegst immer weniger. Zwischen 100 und 200. Schon seit Jahren. Ja, ich auch. Siehst du? Sind wir doch ähnlich. Ja, was ist das denn hier? Der parkt hier nur. Ein Auto. Das ist ein Jäger. Das ist bestimmt sind ein Jäger. Denn die das versprochenen ist ein Sophie. Stopp mal. Warum soll ich denn hier schaffen? Nur so. Ach so. Ich dachte halt mal an. Nur weil da ein Auto steht, soll ich mal anhalten? Ja, so. Ich wollte mal gucken. Und da ist hier Baustelle. Guck, Und die denken bestimmt, wir spionieren hier was aus. Die genau. Autos, die hier parken, wollen genau. wir genau. Normalerweise kommen ja die Leute mit den gelben Nummernschildern nach uns und sprengen Automaten. Und jetzt kommen wir mit weißen Nummernschildern hier hin und fahren Kratzer in die Autos. Nee, machen die mit Matsch voll. Ja. Ich habe doch keine Ahnung. Weißt du doch. Aber das ist ja echt, das ist sehr straßig hier. Links abbiegen auf Weg. Kann ja eigentlich nicht sein, seit dem letzten Lock, dass sie hier alles gepflastert haben. Also dieser, nee, vor allen Dingen den Schlaglöchern nach, da ja, obwohl, vielleicht waren das hier diese Fachleute aus dem fernen Ausland. Ich guck mal eben auf. Geradeaus geht zu irgendeinem Campingplatz. Wer macht denn hier Camping, ey? Hier waren wir noch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Aber in der Parallelstraße, da, aber wir sind da schon mal ein paar Meter ja, parallel aber hier gefahren. Noch nicht rechts, weil hier geht's zum Campingplatz. Ja, noch ein Stück weiter. Aber hier waren wir noch nicht. Nee, das ist tatsächlich der Fall. Aber wir kommen jetzt gleich. Nee, wir biegen ab. Würden wir geradeaus fahren, würden wir da hinfahren, wo wir schon mal waren. Ja. Naja. Also, wir Leute. Haben bei der Planung bestimmt wochenlang über die Straßennetzkarten hier gesessen. Genau. Vielleicht sind das die, die dieses Fahrradknotennetz, diese Poller hier reinkloppen und haben gedacht, ach, da kann man ja mal. Hier haben sie sogar 600 Meter links abbiegen auf Holtweg. Von Holt? Von Humboldt. Nee, hier der Heini. Heini? Holtweg. Heini, Holt. Ja, Heini. Heini. Dann können wir hier mit der Seeadler übers Heini. Feld fahren. Ach, Heini. Von Holt, genau. Hier ist der von Holt, ne? Ja, nee, Holt. Holt, genau. Holt. Da ist ja auch ja. die Holt. Ja, stimmt. Ja, genau. Ach, Nordseetaufe, das war auch eine schöne Zeit. Ja, damals. Damals. TM. Ja. Vor Corona. Ja. Irgendwie muss man doch Alex auch reaktivieren können, oder? Weiß ich nicht. Ne, ich auch nicht. Ich habe ja auch leider keinen Kontakt mehr. Ist irgendwann auch zu Corona-Zeiten völlig eingeschlafen. Aber Hashtag Hach, das war schon schön. Links abbiegen ja. auf Holtweg. Jetzt ist hier sogar geteert. Nee, das sieht nur so aus. Nee. Das ist verbundsteiniger. Das andere ist ja mehr so ein Backsteinpflaster gewesen. Ja. Und das ist hier mehr so ein Verbundsteinpflaster. Also wenn ich überlege, was wir hier alles in Krempel mitgenommen haben. Ne? Ja. Wir haben eine Seilwinde ich und eine Schaufel. Ich habe Bergewerkzeug mir geliehen genau. und sowas eine alles. Schaufel. Hat mein Sohn verrückt gemacht. Der ist ja. Landschaftsgärtner. Der hat in der Werkstatt alles an Spanngurten und Seilen und Seilwinde. Ich habe gestern extra noch eine Sandschaufel gekauft und wollte schon von meinen Kellerfenstern die Gitterrosten abnehmen, damit ich Sandfahrbleche vor Ort habe. Und ja. Dann haben wir eine Pumpe, mit der man ach Schlamm ja. pumpen genau. kann. Richtig. Ich habe das wir hätten lieber einen Grill und eine Kaffeemaschine mitnehmen genau. sollen. Dann dieses Pad von meiner Holden. Warte mal, damit wir mal ganz groß was. Hier Blödsinn, oder? Aber wo fährst du hin? Wir sind da schon langsam vorbei, oder was? Nee, 100 Meter noch. Ja, warte mal. Wir müssen da rechts warte, rein. Warte oder? Mal ganz kurz. Wir müssen da rechts rein. Jo, ja, wir fahren hier rein. Und dann die irgendwie nächste wieder links. Genau. Ja, irgendwie so. Hier könnte es sogar ein bisschen Schlamm das Lamm ist liegen. Aber ein Viehzpad. Guck mal, ne? das ist hier ein. Was? Ein Viehzpad. Nee. Ein Fahrradweg. Doch, stand da eben dran. Viehzpad. Ja, hier daneben. Ja. Das schmale, aber das ach so, hier ist. Ach so, ich Straße. Dachte, da soll ich fahren. Nein. Viehzpad. Das sieht ein bisschen aus wie Lüneburger Heide. Du hast das Ziel erreicht. Das ist ja auch Heidelandschaft. Hä? Nee, fahr mal weiter. Ich soll da wir rechts nicht... irgendwo rum. Nein, fahr mal weiter. Wir sind verkehrt. Nein, wir sind richtig. Ja, und dann links. Sag ich doch. Du musst mir glauben. Ja, ich, das tue ich. Du Fahrer, ich Navigator. Ja, und ich gläubiger Christ. So sieht das aus. Ich habe das Roadbook. Aber wir sind doch nicht... Naja, ist ja egal, das Navi spinnt eh. Fahrtrichtung sind wir nicht unterwegs. Ist doch genau richtig. Ja, wir fahren genau richtig, aber trotzdem müsste das ja eigentlich so ausgerichtet sein, dass das in Fahrtrichtung ist. Ne? Damit warte ich weiß, mal, warte mal, halt mal an. Damit ich weiß. Genau, jetzt kann ich das erkennen. So, siehst du? Ja. Du solltest ja auch nicht erkennen, jeder du sollst ja nach Anweisung umdrehen. Fahren. Aber das sind ja hier geile Löcher. Hui, die sind ja mal richtig ich das tief. Zurück, dass der Polo hier langfahren könnte. Das ist hier schwierig. Oder man scheißt auf Die Bäume an der Seite, zieht sich Lackkratzer zu und fährt auf dem Vizepad. Ja, das kann man dann auch. Mag das gehen. Aber neben dem Vizepad ist ein Graben. Jo. Und wenn das Auto was breiter ist, dann fährt das so halb im Graben. Was steht hier? Wasser. Moment, nee. Nee. Da steht, ach du Scheiße, warte mal. Wird nicht gestreut. Stillgebiet? Stilltiergebiet? Still? Hier wird ein Stilltier. Hier werden die Tiere gestillt. Ah, okay. Ja dann, aber fahren Sie mal bitte links. Herr Micha, fahren Sie bitte mal links. Ja, du meinst direkt in dieses Nordsee. In dieses Männer links. In dieses Matschi-Dings. In dieses Nordseeteil. Halt mal kurz an. Ich will damit wir uns so orientieren können. Mal sehen, wo er durch. Ja, ja. Ja, macht ja wieder nichts. Wir müssen ein paar Meter weiter noch. Ach doch noch? Ja, wir sind ja noch nicht da. Ich will das nur aufnehmen, damit wir hier mal so ein bisschen sehen, wo wir herfahren. So, jetzt. Ja, fahren Sie noch ein Stückchen. Das Fenster zu? Ja. Wenigstens ein, zwei nette Bilder haben. Und hier sollten wir irgendwo das Ziel... Du hast das Ziel erreicht. Hier und links weiter. Vielleicht. Du bist zu weit. Ja, wie immer. Ich bin zu schnell fertig, ich komme zu früh und ich bin immer zu weit. Aber hast du irgendwas gesehen, wo man hier was zählen kann? Warten Sie doch mal einen Moment. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier sollen. Wir haben ja ein Ziel erreicht. Gehst du mal auf die zum Präsidenten-Dings und dann gucken wir mal, was der will. Herr Präsident. Fahre an einen Graben. Begib dich direkt dorthin. Fahre nicht über los, zähle stattdessen. Ach, ich wollte ja nicht spoilern. Ha. Praktikanten sind wir. Ich breche ins Essen. Der ist ganz schön frech. So schlecht stellen. Was? Moment. Du bist weitergekommen, als ich erwartet habe. Ja, danke. Ja. Als ich deine verängstigten Gesichter zu Beginn des Rennens sah. Siehst du, hättest nicht, ja. Du hättest nicht so verängstigt ich gucken sollen. Ich muss nicht immer die Webcam anhaben, das stimmt. Nee, du hättest einfach mal so hart gucken müssen wie ich, so nach dem Motto, das schaffen wir. Hätte ich nicht erwartet. Ja, super. Du weißt, Karma ist meine beste Freundin. Au. Lies so mal weiter. Werden die Reifen fast nichts mehr spüren als Sand, Schlamm und Wasser. Und natürlich alles auf eigene Gefahr. Und das ändert sich jetzt. Wir müssen hier links rein. Diesen Hinweis, Gang ist alles. Gang ist alles. Ja. Ja, Gang ist alles. Aber erstmal müssen wir zu dem ersten Punkt. Und ich schwöre dir, wir fahren hier jetzt links ja, rein. Ja, warte mal. Nee, glaube ich nicht. Wir fahren erstmal geradeaus und dann fahren wir ab. So. Aber das müssen wir jetzt mal gucken. Das machen wir jetzt. Jetzt fängt der Spaß erst richtig an. Das heißt, wir müssen erstmal nach da. So, Google Maps, sag uns bitte, was sollen wir da denn eingeben, wenn wir da erst sind? Wir haben doch noch mehr Koordinaten gekriegt. Ja, dann warum sollten wir, ach, weil wir jetzt hier die Abbiegespur haben. Möglicherweise. Wenn wir jetzt die nächste nehmen. Wir müssen jetzt irgendwo hinfahren. Wir haben eine Koordinate gekriegt. Und wo sind wir jetzt? Das wäre ja völlig verkehrt. Dann fahren wir ja wieder zum Campingplatz zurück. Vielleicht gibt der aber auch Koordinaten von Antworten von vorher, die jetzt verspätet kommen. Und das ist totaler Unsinn. Geh mal auf der, halt doch mal die Fresse. 3 Minuten, das macht mehr Sinn. Ja, aber müssen wir da hin? Das würde bedeuten, wenn wir hier weiterfahren, kommen wir da direkt raus. Und Studentenkampfweg, da waren wir noch nicht, oder? Nee. Das ist mal was Neues. Ja, aber die Frage ist ja, warum gibt es dann diese Koordinaten? Das würde ja Sinn machen, wenn es jetzt hier links weitergehen würde. Ne? Nee, wir fahren erstmal geradeaus durch den Matsch. Vor der Abzweigung stehen bleiben. Ach, man kann auch hier rüber fahren. Nee, wir fahren mal diesen Weg hier lang. Das war irgendeine Taschenlampe? Das meine war es nicht. Meine war es nicht. Das ist meine weggerutscht. Keine Ahnung, wo sie ist. Jedenfalls liegt sie da nicht mehr. Wahrscheinlich im Fußraum und verklemmt sich gleich unterm Gaspedal. Also hier können wir nämlich nicht ab. Wir müssen ihm nachfahren, weil da vorne ist ein Gatter. Ja. So. Ich will ja nicht unbedingt, dass mir die... Ja, da ist wieder geblieben. Ach, da. Alles klar. Na gut. So. Halleluja. Irgendwie, nee, da kommen wir auch nicht durch. Irgendwie kann man ja hier auch gleich nochmal rechts rum. Ja, das macht Spaß. Das Wasser spritzt bis auf die Scheibe. Ich glaube, das Auto wird ein wenig schmutzig. Möglich. Das Licht oben auf dem Dachträger wird ja auch schon dunkler. Das heißt, da ist Dreck vor. Ich glaube ja, wenn du morgen nach Deutschland zurückfährst, hält man dich nicht an, weil man dich für einen Outlaw hält. Nee, für einen hältst, der hier irgendwie Drogen gekauft hat, sondern also entweder du hast sie angebaut oder so wie die Karre aussieht, ist das hat so ein Geschmäckle. Das ist der Fietzenweg. Ja. Fitze, Fitze, Fitze, Fatze. So, und jetzt, ja, geradeaus wäre auch scheiße. Guck mal, da ist ein richtiger Teich. Nee, da biegen wir jetzt hier mal ab. Das ist aber schön. Das hier ist schön. Das ist das Loch. Hier waren wir noch nicht und hier mache ich es auch leid. Ja, hier macht das Fahren Spaß. Willst du? Nein. Okay. Ich fahre nicht mit fremder Leute Autos. Das ist doch egal. Ja, ich mach dir den nicht kaputt. Ja, wieso? Ich habe die bis jetzt auch nicht gefragt. Bitte? Oder meinst du, ich fahre meinen kaputt? Nee. Na, siehst du. Also wieder was gelernt. Schön. Hey, was ist denn das hier? Picknickplätze. Ja. Aber wir müssen noch ein Stückchen rechts. Wir müssen noch ein Stück geradeaus. Hier hätte man jetzt die Bratpfanne hinstellen können und Kaffee kochen können. Aber ganz ehrlich, ne? Hier mitten in den Wegen. Kannst du einen Kreis fahren? Ach so, meinst du? Ja, das kann natürlich sein. Und Radfahrer wollen hier auch nicht lang, oder? Nee. Und hier wollen wir hier lang? Wir werden hier lang müssen. Weil wir müssen noch geradeaus. Ja, dann müssen wir hier durch. Dann hilft das alles nichts. Und das hier, das wäre für so ein... Dann halte ich mal fest, mein Freund. Da wäre jeder Kleinwagen verreckt. Ja. Da hätten sie schippen müssen. Oder die Seilwinde auspacken. Du hast das Ziel erreicht. Nee, noch nicht. Aber da könnte man so schön einparken. Ja, nur heul doch nicht immer rum, sondern fahr mal wirklich bis zu dem Punkt. Oder hast du deine GPS-Antenne nass gemacht, dass die jetzt nichts mehr anzeigt? Da, das Schild zum Ablesen. Hier ist stimmt, nichts. Hier ist alles. Hier nebendran ist so ein... Ja, hier kannst du runterfallen. Ach so. Versagen, weil hier stehen. Fahr doch mal mittig auf dem Weg. Hier kommt dir mit Sicherheit keiner entgegen. Wahrscheinlich höchstens ein paar betrunkene Anfahrer wie vor. Genau. Jetzt sind wir genau drauf, ne? So, ich halte mal hier eben die Kamera an. Ist wir wirklich genau drauf? Hätten wir nicht da hingemusst? Genau drauf. Super. So, haben wir alles richtig gemacht. Mach mal hier deinen Brenner aus, weil wir haben hier schon die Mücken vor. Guck. Hier, da sind lauter Fliegdinger. Das ist ja Wahnsinn. Die finden das toll und denken, die kriegen was zu essen. Nee, kriegen die aber nicht. So, das würde ja bedeuten... Jetzt müssen wir was machen. Ja, was stand denn da? Hast du das übersetzt? Bange Kopjes. Also, als ich deine verängstigten Gesichter zu Beginn des Rennens sah, hätte ich nicht erwartet. Bla bla. Auf den kommenden Kilometern werden die Reifen nichts mehr spüren als Sand, Schlamm, Wasser. Obwohl natürlich alles, gebe ich ihnen den Hinweis, Gang ist alles. So. Ja. Und da sind wir jetzt gefahren. Ja. So, das war's. Ja, aber jetzt müsste ja mal eine Aufgabe kommen. Oder nee, deine Motorkontrollleuchte ist an. Ach so. Wasser am Tank. Zu viel Pfützen. Da machen wir überhaupt keinen Kopf drüber. Das ist. Machen wir einfach nur mal nicht an. Es ist was gekommen. Glaube ich. Geh mal zurück. War das das Piepen? Nee. Aber. Was da? Da musst du ja echt keinen Kopf machen. Das ist, ich weiß auch nicht, was es bedeutet. Immer wenn ich durch Schlamm fahre, da sagt er mir, ich hätte Wasser am Tank. Das sind die scheiß Prozessoren, die da unten irgendwo falsch sitzen. Ja, dann warten wir da jetzt einfach mal. Und da sind wir jetzt wirklich? Ja, da sind wir. Und das kann ja auch nicht irgendwie... Wir warten jetzt mal ab. Ein paar Meter zurück. Ja, dann ein paar Meter zurück. Noch Abyss. Du hast das Ziel noch erreicht. Abyss. Fahr noch ein Stück hin. Noch Abyss. Noch Abyss. Noch Abyss. Noch Abyss. Drauf. Ich steig jetzt aus und guck mich um. Und ich rauch mal eine. Genau. Dann warten wir einfach mal ab. Genau. Da hatten wir ja letztes auch. Jetzt werde ich aber die Füße auf dieses Brett stellen, bevor ich mich hier einsau. Ja, weil sonst laufst du dir die Hose ein. Ja, das sieht doch schon gut aus. Hast du offen? Lass mich mal eben das Handy mitnehmen. Weil dann kann ich schon mal ein Foto machen von der Seite. Ja, das ist, sieht schon schön aus. Machen wir die andere Seite auch mal. Ist echt Dreck dran. Oh ja. Jetzt kommen hier die Mücken, ne? So eine Scheiße hier. Durch die Lampe. Ja. Aber dieses Mal habe ich zumindest kein Schilf unten im Auffahrblech und so hängen. Weil das hatten wir auf der Jeep-Safari, auf der letzten. Da musste ich im Schilf dann bremsen und rückwärts den Berg wieder hochfahren. Und dann sind die Bleche natürlich wie so eine Schaufel und mäht das ganze Schilf ab. Das sieht morgen, alles da unterhält. Das sieht morgen bestimmt super gut aus. Ja, wenn es angetrocknet ist. Können wir dann noch ein paar Fotos machen. Hinten ist er noch halbwegs sauber. Ja, da kann ja auch nichts sein. Was ist das denn hier für ein Weg? Hier kommen ja auch zuweilen Autos her. Jo. Aber ich hatte den ja eben schon einmal aufgemacht. Ach so. Du erinnerst dich. Ist was Neues gekommen? Weiß ich noch nicht. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja, aber vielleicht kommt die Antwort doch eigentlich nur viel zu spät auf die erste. Ach so. Ha. Ach so. Ach Quatsch. Machen wir es einfach nochmal. Jo, du hast recht. Das ist verzögert. So. Nee, Gang ist alles. Gut. Dann sind wir doch richtig. Aber danach müssen wir dahin und dann müssen wir dahin. So, und da müssen wir auf jeden Fall hin. Ja. Das heißt, wenn wir da, so, das heißt, das ist das Letzte, wo wir hin müssen. So, das Nächste, wo wir hin müssen. Nicht das Letzte, sondern das Nächste. So. Weil das sind von hier aus geradeaus weiter, diesen Schlammweg. 5 Minuten lang. Ha, herrlich. Na also. Aber dann ja, denn ist das tatsächlich, was die anderen Logger auch geschrieben haben, dass es wirklich mit Verzögerung wirklich kommt. Ja, und dass manchmal das, wirklich einen danach. Und dass das dann eben auch die Leute durcheinander bringt. Ja, hör auf zu piepen, bitte. Ich weiß das, aber das lässt sich jetzt leider, das lässt sich jetzt leider auch nicht ändern. Wieso ist der nicht auf Nacht? Achso, weil wir... Reflektoren. Ja, genau. Eine Schraube. War nur Schrauben. Vom Wald, da steht ein Gartenstuhl. So, es ist 11:45. Wir sind ein Stückchen weiter. Aber ich glaube noch nicht mal bei der Hälfte, oder? Es ist ein wenig sandig hier. Jo. Nee, es könnte noch ein bisschen länger sein. Also, es ist sandig hier. Vereinzelt ein paar Schlaglöcher mit Wasser, ja, aber... Genau, aber das sind halt Wellen. Ist relativ, die könnte man umfahren, ja. Man kann aber auch durchfahren. Das Auto sieht schon recht schlammig aus von außen, es geht. Das wird morgen ein paar schöne Bilder geben, wenn es heute Nacht nicht regnet und es sieht nicht so aus. Wenn das angetrocknet ist, dann ja, wird man da was gucken können. Da vorne ist irgendwie ein Reflektor. Ich weiß noch nicht ganz, was da kommt. Ein Schild. Ein Schild, ja. Wahrscheinlich irgendwas mit Wasser ist blau. Und Nee, hier waren viele Schilder mit Namen von Orten blau. Oder so. Vizeweg. Ja, das ist ein Weg, genau. Ja, Fußweg. Vietz? Vietz ist Fahrrad. Das ist erstmal ein Haselweg oder so. Wir müssen aber geradeaus und nicht durch die schönen Pfützen. Genau. Das ist auch eine Zone. Ja. Komisch. Freilaufzone für wilde Tiere. Hier ist eine schöne Pfütze. Okay, machen wir deine Seite wieder sauber. So. Ja, es ist Heide, ne? Das ist halt Sand. Ja. Ja, das könnte auch Lüneburger Heide sein, tatsächlich. Um uns rum sind Bäume umgefallen. Hier scheint seitlich irgendein Teich zu sein. Ja, oder Moor, ne? Oder Moor. Auf jeden Fall was Schwarzes. Da vorne kommt wieder ein Weg und ich glaube... Da müssen wir auch hin. Ja, noch ein Stückchen weiter, glaube ich sogar. Hier kreuzt ein Radweg. Tatsächlich ein gepflasterter Radweg hier. Mhm. Ja, die tun was für ihre Radfahrer. Sogar mit Reflektoren. Und mein Auto sieht aus wie die wilde Sau. Und da ist ein gepflasterter Radweg. Ja, guck mal, da vorne, da kommt ein Teich. Oh ja. Warte mal. Komm, das will ich aufnehmen. Ja, mach ich mal mein Fenster zu. Jo, wir können. Wollen wir mal hoffen, dass er nicht 3 Meter tief ist, ne? Ja. irgendwie sieht die Suppe auch rot aus, ne? Das liegt nur an deinen Blinkern. Ach so. Der ist was besser. Ja. Jetzt werden sie alle besser. Jo. Nach 200 Metern erreichst du das Ziel. Ha. Jetzt auch wieder das sauber. Das macht Spaß. Jo, jetzt auch wieder sauber. Das Ziel ist mitten in dem nächsten See. Oh, das ist ja nun echt ein Teich hier. Ah, da ist auch nicht viel schlimmer als die anderen. Nö, nur tiefer. Nee, doch. Nee. Der kommt jetzt noch und da muss es ja gleich abgehen. Warte, hier muss irgendwo gleich abgehen. Du hast das Ziel erreicht. So, stopp. Nee, das da ist vorne ja nicht der Weg. Ja. Ja, da könnte man auch theoretisch eine ganze Menge ablesen. Das ah, nämlich warten wir mal. Was da steht ist da? Zone. Das ist aber eine Durchfahrtszone. Ja, aber da stand eben irgendwas. Warte mal. Wir gucken jetzt mal, ob wir uns ist das was ist das dann? Lass ruhig mal weiterlaufen, weil hört es ja fast an, als wäre dann. Ups. Das habe ich mitten in der Aufnahme ausgemacht. Das ist auch ganz schlau. Da müssen wir gucken, was. Ach. Ja, hier vorne, da ist irgendwas mit Zone. Da auf dem Schild. Leuchte mal da. Naturgebiet, ja. Ausgesondert, also ist Durchfahrt verboten. Da dürfen wir nicht rein. So. So. Größtenteils flach. Und da können wir nicht, da dürfen wir nicht mit ja. dem, nee. Das heißt, da müssten wir dann mit dem, ja, da müssen wir mit dem Handy zu Fuß hingehen. Das wäre ja die Frage dann. So, was an der Rechte von dem Pfad hat Ultraverlass. Das müssten wir mal übersetzen. So, oder? Theoretisch müssen wir jetzt da sein. Genau. Wo ist denn jetzt mein Handy? Im Schlamm verloren. Mach keinen Scheiß. Nee. Beim Pinkeln da irgendwo, das wäre blöd. Nee, das findest du ja nicht mal wieder, wo du gepinkelt hast. Doch, das rieche ich. Ich stehe auf Blödsinn. Wenn der hier nicht vernünftig Netz hat, das könnte nämlich dann ach so, da oben kein 5G mehr. Das eben hat nur noch 5G. Weil das geht nicht raus. Ne? Normalerweise müssten die doch obwohl, nee, die müssten grün sein. Ne? Ja. So, und die sind nicht grün. Genau. Die sind zwar gesendet, aber nicht angekommen. Dann müssen wir jetzt ein Stück fahren, bis wir ein Netz haben. Ja. Und dann eventuell zurück. Ja, kannst du das? Was, wenn? Nee, ein Stückchen vorfahren, bis wir ein Netz haben. Ja. Weil ich glaube, sobald wir hier aus den Bäumen ein bisschen raus sind, ja. Da vorne, da müsste eigentlich was kommen. Ach so. Nur ein Stück, bis wir Netz haben. Ja. Wird schon besser. Und du hast das Ziel erreicht. Aha. Nee, wird schlechter. Aber hier steht doch 5G. Ja, allerdings nur mit einem Balken. Aber das müsste eigentlich reichen. Jo, schwarz ist der auch. Ja, ist aber schwarz. Er musste grün sein. Ja, weil bei dem. Ich meine hier oben. Ja, einer weil in da, schwarz da, ist. Weil auf das muss ja grün ja, sein. Ja. Das geht also nicht durch. Nee. In das ist schon etwas schwierig. Ja, durch die Sprache hauptsächlich. Ne? Das ist ein bisschen. A, durch die Sprache, aber auch B, weil das eben nicht vernünftig funktioniert. Ja. Also, ja, also er macht es schon richtig. Wir müssen einfach darauf achten, dass wir in der richtigen Reihenfolge bleiben. Und vor allen Dingen ganz wichtig, dass man immer, wenn man es abschickt, Netz hat. Weil, wenn man kein Netz hat, ja. Dann nützt das nichts. Also, mit guten Ergebnissen betreten wir die letzte Phase. Nur noch ein paar Kilometer, nicht zu früh jubeln, viele herausfordernde Abschnitte, konzentriert bleiben, wo Sie hinfahren müssen, das dauert 1,5 Minuten, fangen Sie einfach an zu fahren. Also wir sollen einfach weiterfahren und kriegen dann Koordinaten. Wir einfach fahren jetzt langsam einfach weiter. Und gucken, ob gleich was kommt. 1,5 Minuten, hat er gesagt, dauert das. Ja, mit welcher ungefähr. Geschwindigkeit? Er sagt, es dauert ungefähr 1,5 Minuten, bis wir Koordinaten kriegen. Wollen wir 10 Sekunden brauchen? Halt noch mal eben kurz an. Vielleicht, damit wir hier, damit der nicht zurückgesetzt ist, geben wir die noch mal ein. Ja, nicht, dass er sich jetzt wieder verschluckt wie vorhin, ne? Wenn er jetzt mit dem hier wieder einen zurückgesprungen ist, dann fehlt ihm diese Info. Wir müssen ihn einmal in die richtige Reihe kriegen. Jetzt wird's spaßig, mein Freund. Weil da muss ich ein bisschen Schwung geben. Weil da kommen, dass das, was die anderen geschrieben haben, dass das letzte Teilstück wirklich das ist ja nicht spaßig. Das letzte. Weil das sieht nämlich wirklich ein bisschen. Nee, doch nicht. Nee. Nee, aber hier ist schon einer gefahren. Das machen wir mal lieber so. Jetzt haben wir einen Grip auf der Seite. ausleuchten, auch lieber links. Weniger Kratzer. Das war nicht so gut. Nicht gesehen. So, halt mal an. Auf dem Vizeweg. Nee, ich glaube, es ist was gekommen. Oh, echt? Ja, halt mal an. Dann machen wir das. Wenn das alles funzen würde, dann wird das richtig Spaß machen, echt. Mhm. Aber so ist das dann doch teilweise ein bisschen nervig. Ja, haben ja einige Leute geschrieben. Sind nur einige Leute wach um diese Zeit hier, ne? Ja. Ja gut, ist Samstag, ne? Ja gut, das stimmt. Ja, der kommt uns entgegen. Ja. Fahren wir an den Rand dann gleich, ja, weil wir haben nämlich dann noch eine Koordinate. Hä, der noch in diese Richtung geblinkt, oder? Ja, aber Blinken wird ja überbewertet. Der hat wahrscheinlich ein Problem, dass ihm einer entgegenkommt. Da hat er gedacht, ich hau mal schnell ab. Du hattest ihm einfach zu viel Licht. Da, wo der rauskommt? Nee, das ist eins zu viel. Nee, nee. Der hält da vorne an. Ja, ist zu eng. Also ein Bus oder ein Wohnmobil oder irgendwas, oder? Der Weg ist dicht. Warte, der Weg ist dicht vom 8. April, 7 Uhr. Ja, das ist noch nicht. Das ist morgen. Also gleich. Nee, Montag. Mhm. Heute ist erst der 7. Oder braucht er der Hilfe? Nö, ich glaube, der kommt jetzt gleich hinter uns her. Der braucht. Oder so. So, jetzt kommen wir gleich an die Koordinate. Warte, nach halt mal an. 300 Metern erreichst du das Ziel. Dann, ne, wenn wir da sind, halten wir da mal an. Und dann kommt hier noch eine zweite Koordinate. Und da steht dann was. Das ist das Schild wohl. Möglicherweise. Ja, da kannst du reinfahren. Ja, halt mal hier an, weil vielleicht ist das wirklich das, wo wir hinfahren müssen. Ja, aber wir müssen ja links rein, um an die Koordinate zu kommen, oder? 80 Meter. Wir haben doch hier noch eine Koordinate stehen. Ach so. Die geben wir jetzt einfach mal ein und dann gucken wir mal, wie die Welt ist. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Okay, dann geradeaus. Mhm. Wären wir da abgebogen, dann hätten wir wahrscheinlich einen anderen Streckenverlauf gehabt, aber... Ach so. Vielleicht. Ja, dem hinterher meintest du, oder was? Ja, möglicherweise. Aber wir fahren jetzt mal so, weil ich weiß nicht, was der Hansel da wollte. Der war sturzbetrunken bestimmt und wollte nach Hause. Ja, der hat uns ja noch angequatscht. Ja, ja. Beim Abbiegen. Weil wir im Weg stehen, wenn er links abbiegen will. Ja, der soll besser aufpassen, was er sagt. Da war direkt irgendwie so ein Graben. Ich schneide das raus. Ne, erst Sturz betrunken, dann Sturz ertrunken. Genau. Boah, ich bin sowas von tiefen entspannt, glaubt kein Mensch. Nach 300 Metern links abbiegen. War doch noch richtig links, ne? Da ist eine Katze. Ja. Schwarze Katze von links nach rechts. Du bist zu langsam. Deine Haube ist schmutzig. Mein Auge? Deine Haube. Ach so. Dein Auge nicht. Woher soll ich wissen, ob dein Auge schmutzig ist? Du hast doch eine Schutzbrille an. Kann doch sein, dass du den Scheinwerfer vorne rechts meinst und den als Auge bezeichnest. Ja. Das fahrende Auge. Ja, was haben wir denn noch nicht aufgezählt? Wir haben eine Warthose dabei, wir haben Wartstiefel, ja, dabei. Das mit dieser Schlammpumpe habe ich erzählt. Ja, ne? Ja. Die haben wir. Ist so ein benzinbetriebenes Aggregat. Total geil. Kann so richtig. Habt ihr mal dieses Goldrausch in Alaska geguckt? Ja. So ein Ding hinten drin ist der Hammer. Was du in so einen Jeep reinkriegst, glaubt kein Mensch. Ja, und das also ist auch der, das Klappern, was ihr hört. Ja, ja. Also der Micha, der hat hier ein Krippel im Auto. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, das ist die sogenannte erweiterte Grundausstattung. Und wenn wir das nämlich hier sonst so nicht schaffen, so schnell, und wir müssen übernachten, hat er ein Dachzelt. Und dann hat er da oben noch so eine Angel drauf. Und mit dieser Angel kann man entweder Sachen aus Bäumen angeln oder man macht einen Draht dran, da hat man eine Funkantenne. Noch ein Schlagloch vorm Radweg, das ist der Hammer. Rechts frei. Zumindest kommt keiner mit Licht. Nee, ich konnte aber auch keinen Schatten sehen, weil in dem Gegenlicht von dem Ort hätte ich auch gesehen, wenn einer gegurkt wäre, aber da war nichts. Ja, dunkel ist die Nacht. Ja, und trotzdem immer noch 14 Grad. Ja. Das ist schon geil. Wir haben so ein Glück mit dem Wetter. Ey. Ja. Wenn Engel reisen. Ja, ja. Ja, du bist ja auch nur so ein gefallener Engel. Ja. Insofern. Ja. Alles schick. Aber hier ist nachts nichts los, ne? Nee, gar nichts. Ey. Also das ist, als hätten sie die Bürger. Gut, die haben gar keine Bürgersteige hier, aber als hätten sie das hochgeklappt. Gar nichts, bis auf eben nach diese 500 Meter links abbiegen. Komischen Radfahrer und dieser eine Hansel da. Jetzt kommt uns ein Auto entgegen. Beide fahren langsam, weil sie beide betrunken sind. Wir sind noch nicht betrunken. Nee. Angeschickert. Links abbiegen. Wir? Dann geradeaus auf. Ja, wir haben noch gerade eben einen Schluck Wasser getrunken. Ach so, das schickert mich aber jetzt nicht. Ja. Das ist ja kein Loaded Water. Oh ja. Das ist heilig gesprochen. Das. Meinst du, ich trinke Weihwasser oder ja, was? Hm. Schon wieder Katze von Lexa. Geradeaus auf Fledder landen. Wieder zu langsam. Geradeaus auf Katze landen. Geradeaus? Die hat gerade gesagt, geradeaus auf Vetter landen. Da habe ich gesagt, geradeaus auf Katze landen. Ja, aber geradeaus dachte ich, dem Straßenverlauf zu folgen. Was mit Beleuchtung? Ich würde das ja immer hinter den Schildern anmachen, damit du durch die Reflexion da nicht erstmal eine Stunde blind bist. Aber es ist ja echt wild durch die Gegend. Ja, ja. Also auf die Kilometer kommt man schon. Ja. Aber das hätte man sicherlich auch auf die Sandpisten beschränken können und dann lieber da noch zweimal im Kreis fahren oder so. Ja gut, wir wissen jetzt natürlich nicht, wenn wir jetzt nicht wirklich 100% die Koordinate angefahren haben, weil wir die andere schon haben und wir fahren jetzt über Straße, weil der uns über Straße routet, hätte man eventuell ja übers Gelände fahren können. Also der, vielleicht ist ja die Überlegung von denen etwas anders gewesen. Ja. Ne? Ja, weiß man jetzt nicht. Da, wo dieser andere Hansel hergefahren ist. Vielleicht hätten wir tatsächlich Fußweg eingeben müssen und nicht Fahrweg. Zu Fuß wäre man dann vielleicht woanders lang gelaufen. Jetzt beispielsweise da eben. Da ist wieder der Westerwald. Ja. Wenn wir jetzt eben wirklich da her, wo der lang gefahren ist, hätte es sein können, dass er uns komplett anders geroutet hätte. Oh, großer Feuer. Was? Ja. Die haben aber spät Ostern hier. Vielleicht ist ja auch nur die Heizung ausgefallen. Das mag sein. Oder da war Party. Ja, Party on. So, da muss ein Schild sein. Und da haben wir ein paar Aufgaben zu lösen. Angeblich. Da ist zumindest ein Schild. Da ist ein Schild. Fahren Sie da mal hin, guter Mann. Das rechte oder das linke? Du hast das Ziel erreicht. Und das Schild? Ja, also wenn ich das hier sehe, wir sind da ja woanders. Guck mal. Da ist ein Stippel, wo wir hin müssen. Und wir sind aber hier. Wir müssen aber ja nach da. Du hast das Ziel erreicht. Ja, aber wir sind jetzt gleich da. Nee. Nicht? Wo ist denn der Punkt, wo wir Guck hin müssen? Mal, da steht 10 Minuten langsamer, wenn ich geradeaus fahre, weil ich rechts rein soll. Warte doch mal, aber wo ist denn der Punkt, wo wir hin müssen? Irgendwie da rechts in der Ecke. Was? Ach da. Ja, deswegen. Dann warte jetzt mal. Du hast das Ziel erreicht. Ja, ja, jetzt müssen wir rechts verarsch mich nicht. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen noch ein Stück geradeaus. Genau hier rechts nein, rein und das nein, geht nicht. Nein, fahr ein Stück geradeaus, hier ist Wiese. Wir fahren bis da oben. Da willst du nicht rüberfahren, dass wir direkt da ankommen. Ist das denn hier ein Weg? Leuchtet da mal rein. Knopf suchen. Nee, das ist glaube ich auf Wiese. Warte, warte, haben wir gleich. Knopf weg. Da ist er. Das ist Wiese. Ja, alles klar. Du hast das Ziel erreicht. Nee, das ist auch wieder eine Wiese. Das ist die Wiese, wo wir eben schon gedreht haben. Das sind ja noch unsere Spuren. Nee, da, aber hier, da ist doch das Ding. Ja. Die muss es geben. Tja, aber die ist das nicht. Das glaube ich nicht. Auch wenn da eine Überfahrt ist, aber... Du hast das Ziel erreicht. Hier sind wir doch schon mal hergefahren. Ja. Ja? Ja. Okay. Wir fahren hier die ganze Zeit im Kreis. Du hast das Ziel, erreicht. Erreicht. Also hier waren wir schon. Ja? Jo. Okay. Aber ich sag dir, wo es gleich abgeht. Hier geht's rechts ab und wir haben uns wahrscheinlich von diesem Hansel irritieren lassen. Das ist ja die Strecke, die er eben gefahren ist. Du hast das Ziel anhalten. Erreicht. Hier muss eine Straße reingehen. Ja, tut so. Ja. Am Wasser lang. Rechts vom Wasser, ne? Und die Straße? Ja, rechts vom Wasser. Genau. So, wenn du jetzt hier weiterfährst, dann kommen wir zu dem Punkt. Wenn wir hier jetzt rechts fahren, haben wir eine schöne Ehrenrunde gedreht. Muss auch mal sein. Auch schon länger, als schon wieder saß. Und dann muss ich hier im Navi Batterien wechseln. Ja, das müsste hier sein. Vorsicht, das ist ein Graben. Ja, das ist ja nur noch 100 Meter weg. Ja. Ich müsste genau draufstehen. Mach mal oben den Brenner aus wegen der Mücken. Ach so, wegen der Mückenviecher. Warte, das muss ja auch nicht sein. Da liegen die Schilder, die Hügel drauf. Das sehen wir jetzt. Ob da Hügel drauf liegen oder ob hier irgendwas ist. Du bist jetzt zum Kettenraucher mit den ganzen Problemen. Ich habe keine Probleme. Hä? Ich habe keine Probleme. Ich habe nur Lösungen, weißt du? Ah. Ja, weiß ich. Wenn du deine Tür zumachst, kommen auch keine Möbel mit. Ah, Meckerfritze. Die locke ich jetzt alle hier weg mit der Lampe. Da ist irgendwas gekommen. Hm? Da ist, glaube ich, irgendwas gekommen. Ja, mir kommt auch gleich was. Da ist was gekommen. Das hatten wir noch nicht. Warten Sie, ich brauche mal. Ich habe ein Problem. Ich muss ja erstmal. Jede Menge gekommen. Ich muss hier mal was sehen können. Ach, Scheiße. Nee, du brauchst Licht oder was? Nee, nee, ich habe hier eine Lampe. Alles ist gut. Oder so, danke. 16 Mitteilungen haben wir gekriegt. Tja, dann hat er wohl geschlafen. Ha! Okay, also der Rekorder läuft weiter und... Ja, aber ey, wenn ich dem jetzt glauben soll, dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Koordinaten, wo wir hinfeiern können. Nee, langsam. Bis wir feiern können. Ich kann ja kein Holländisch, aber ich übersetze das einfach mit Pastorentöchtern. Warte mal mit Pastorentöchtern. Wartung mit Pastorentöchter. Ich bin ja gleich soweit. Ja. Du musst den Papa mal machen lassen. Ja, den Koordinator. Nee, den Koordinator. Wie heißt das? Koordinator. Ich bin gemeint. Ja, aber wie heißt denn das, der Co-Pilot? Wie heißt denn das? Navigator. Navigator. Weil da brauchst du noch Licht? Mhm. Weil ich glaube, dass das wieder wie vorhin so ein paar alte sind. Ja, das gucken wir aber jetzt mal. Jetzt steigen wir hier mal ein. Achtung! Ah. Nachdem wir jetzt lang genug gefahren sind, vielleicht nimmt er auch Zeiten auf, die man gefahren ist. So. Ach, was haben wir denn jetzt hier? Das müssen wir, weil das GG8 hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Stop, bla bla. Knapp. Weil das haben wir schon gehabt. So, was ist denn die? Ah, das ist Betonrand. Den hatten wir noch nicht. Das hatten wir aber auch noch nicht. Wir waren da. Dann der hier, den haben wir noch nicht. Das war der letzte. Da müssen wir jetzt mal hin. Kurze Zeit, es ist 1.05 Uhr. Ich habe heute schon 76 Schritte. Wow. Langsam kriege ich Hunger. Wir müssen da hin. Weil ich glaube, dass ich da nämlich in einem der Loks so ein Lokfoto gesehen habe, dass da einer auf so einem Betonding liegt. Ja, da fahren wir dann jetzt dahin. Ja, ja, hier da geradeaus weiter. Genau. So sehe ich das. Nicht, da wollen wir auch nicht abbiegen, eigentlich machen wir geradeaus weiter. Ja, genau. Ja, hier die Rasenkante bröckelt gern. Ja. Das kann ich mir hier gut vorstellen. Ich auch, tatsächlich. Weil das sieht sehr rutschig aus, dann bist du hier in diesem Pfackgraben. Ja, und wenn es regnet und du da seitlich drin hängst, dann kommst du auch nicht wieder raus. Hier kommst du nicht raus, das ist ein Graben, der ist richtig tief. Ja. Da liegst du auf der Seite, links kannst du vergessen, das ist richtig Matsche. Links laufen wir ab und rechts liegen wir nur auf der Seite. Ja. Also langsam. Aber auf meiner. Fall ich weich. Sagst du so? Hast einen harten Kern, ne? Mhm. Ab und zu auch mal. Jetzt müsste es gleich irgendwie so eine Zufahrt von rechts geben und wir müssen links weiter. Ja, das passt. Mhm. Nicht, dass da vorne gleich so ein Teich kommt. Deswegen fahre ich mal ein bisschen langsamer. Ja, aber das sieht tatsächlich so aus, als könnte man da vorbei. Was sind das da vorne für Dinger? Warte mal. Mal langsam. Das ist ein schmales Ding, da kann man herfahren. Das ist so eine Art Brücke. Naja, aber geht's da auch weiter? Das ist eine große Frage. Soll ich da mal gucken? Weil wenn das hier nämlich die Straße ist, die wir gefahren sind. Dann müssen wir ja noch ein Stück da lang. Mach mal die Karte an. So. Also hier geht, das sieht nach einem Weg aus. Das müsste man fahren können. Hier ist das auf jeden Fall eingezeichnet. Also hier ist ein Weg. So einen, den wir jetzt die ganze Zeit gefahren sind. Das müsste klappen. Fahr doch mal vorsichtig und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, du musst halt mal ganz langsam fahren. Hast du eine Untersetzung? Ja. Oder halt mal an. Ne, halt mal an. Da geht's nicht weiter. Da ist ein Graben. Hier, das ist das Wasserding. Und da vorne geht das Wasserding rein. Und hier ist mit Drehen natürlich scheiße. Und da rechts rum kommen wir wahrscheinlich nicht. Nee. Hier ist der Graben, der da vorne reingeht. Ja. Und da das können wir vergessen. Irgendwelche Schilder. Da kommst du nicht so rechts rum. Da ist nichts mehr. Nee, wir müssen aber nach da vorne, weil da irgendwas ist. Warte, wir machen das anders. Wir fahren da jetzt nicht hin. Es gab ja noch eine zweite Koordinate, ne? Ja. Geben wir die jetzt erstmal ein. Bleib mal hier stehen. Warte, ich komm mal oben diesen Oberbrenner raus. Die Nacken mal eben wieder totlegen hier. Wie viele Tritteisen führen in einen Kanal? Also in einen bestimmten, an einer bestimmten Koordinate? Das hatte ich mich immer schon mal gefragt. Und ob man dafür das Wasser abpumpen muss, eine Warthose genügt oder sogar eine Taschenlampe ausreicht, wenn der Inhalt klar genug ist. In der Schule musste ich übrigens seinerzeit die Quadratzahlen bis 20 mal 20 auswendig lernen. Damals hatte ich mich gefragt, ob ich das jemals wieder brauche. Denn da gab's keine Handys mit Taschenrechner, die man immer dabei hat. Im Endeffekt zurück und dann hier unten auf der Straße wieder um. Auf jeden Fall zurück. So, willst du wenden? Ja, muss ich ja, ne? Kannst du was sehen? Hast du Kamera, oder? Nee. Soll ich mich hier irgendwo hinstellen, dass du rückwärts fahren kannst? Ein Stück? Da kann ich doch. Wenn du jetzt hier... Wenn ich jetzt so rum und dann da rückwärts hin, wie viel Platz habe ich denn? Ja, warte doch mal. Lass mich doch draußen hinstellen. Ja, aber hier ist jede Menge Sumpf, ne? Sau dir nicht die Füße nass. Besser als wenn du dich hier irgendwie in den Teich legst. Nein, das machen wir nicht. Wir machen jetzt das ganz, ganz langsam. Ja, wenn du mit den Hinterrädern erstmal weg bist, dann kommst du auch nicht mehr raus. Wir machen das mal ganz, ganz langsam. Weil ich würde sonst leuchten. Ja, leuchte mal. Weil ich weiß im Moment auch gar nicht so wirklich, wie weit man da noch nach hinten kommt. Da hast du nämlich nicht wahnsinnig viel. Straße rein, würde ich vermuten. Das reicht. Willst du ein Stück Brot oder einen Keks? Dann lieber einen Keks. Mit der Antwort gibt es... Dann gibt es einen Puffen nochmal einem. Ja, aber das ist knapp. Da muss man eingeben, vier Ziffern. Tja. Nee, danke. Kannst du in deiner eigenen Fahrspur zurückfahren. Ja, genau. Ja, aber das ist mal ein Nachtcache, ne? Ja, wohl wahr. In alten Zeiten über mehrere Stunden. Ne? Ja, nur, dass man halt nicht gehen muss, ne? Ja. Bei uns auch einen einzigen, den habe ich aber auch noch nicht gemacht. Auch ein Auto-Nachtcache. Da muss aber irgendwie mit vier Leuten sein, möglichst mit zwei Autos. Und das Owner-Team ist auch bekannt dafür, dass das nicht so ganz einfache Fragen unterwegs sind. Deswegen hat mich das bislang immer so ein bisschen abgeschreckt. So, jetzt müsste es ja bald 2 Uhr sein. Dann schaffen wir es vielleicht bis 3 noch. Ha, dann sind wir aber ein bisschen schwächer als die anderen vor uns. Die wollen ja angeblich um 2 fertig gewesen sein. Nach 500 Metern rechts abbiegen auf Beeteweg. Ja. Dann fahren wir auf den Rote-Bete-Weg. Zum dritten Mal? Muss ja. Keine Ahnung. Also nee, fast zweimal. Rechts abbiegen. Ich hab fast gesagt, das sieht ja so aus, als wenn wir direkt beim Hotel rauskommen. Nee, das tun wir glaube ich nicht. Müssen wir doch zumindest in die grobe Richtung kommen. Also das wäre fair. Und nicht, wenn du fertig bis 20 Kilometer zurückfahren musst, um dann das Ding zurückzubringen. Ja. Aber hier waren wir schon mal zweimal. Ja, ja. So, jetzt sind wir ja gleich da. Aber gehalten haben wir hier auch. 300 mal, ne? Meter. Wir sind hier nur jedes Mal durchgefahren. Ja. Erreichst du das Ziel? Genau. Vielleicht da vorne, wo dieses Schild ist. 240. Nee. Noch ein bisschen länger. 150. Ja, das ist der 100, Weg da 100. Vorbei. Ja, ja. 90. Das ist nämlich hier auch so ein Fußgängerverwechslung. Du hast das Ziel erreicht. Nee, noch 50 Meter weiter. Ja, ja, aber das ist so ein Wendeding. Da kannst du da rein und hier wieder raus. So, ich habe keine Ahnung. Pass auf, hier ist auch ein bisschen... Ja. So, was müssen wir denn... Hier ist genau ein paar Meter. Was müssen wir denn hier machen? Tick. So, da kommt jetzt das. Ich habe in meinem Leben so einige Dinge gezählt. An dieser Stelle habe ich es gelassen. Vertrauensvoll habe ich die Angelegenheit in Michas Hände gelegt und wurde nicht enttäuscht, denn seine Eingabe stimmte. So erhielten wir die letzten Koordinaten und traten die finale Etappe an. Diese Etappe war die härteste der ganzen Rallye. Der Weg durch den Wald wurde immer enger, der Schlamm tiefer und die Löcher härter. Ab und an fiel ein Tropfen Wasser vom Himmel, der von baldigem Regen kündete. Sturzfluten sollten die Kanäle in reißende Ströme verwandeln, Wege überfluten, Bäume entwurzeln und die Landschaft für Tage, wenn nicht Wochen, unpassierbar machen. Nur nicht heute. Heute blieb es bei dezent einsetzendem Regen. Glückwunsch. Auch wenn Sie es nicht sehen oder hören können, kann ich Ihnen sagen, dass ich Ihnen applaudiere. Du hast es geschafft und musst nur noch eins tun. Zum Zielort fahren und deinen Namen ins Logbuch eintragen. Viel Glück bei der letzten Etappe. Ja. Das heißt, die letzte Koordinate, die wir jetzt gekriegt haben, müsste die Final-Koordinate sein. Dann hätten wir es tatsächlich gepackt. Ja. Dann wäre das die. Dann drück da mal drauf. So. Ach komm, da frisst doch kein Brot. Zumindest wird man bei dem Licht nicht so schnell müde. Ach. Ja. Da geradeaus. Ja, der Fahrradweg ist hier an der Seite. Ja, ja. Wir sollen da durch den Schlamm. Ja, ja. Schon klar. Da ein Hase, der Kanikel. Ja, ja. Den habe ich wohl gesehen. Aber ist das nicht der Weg, was ich sage, wo wir wieder in die dicken Löcher kommen? Aber dann fahren wir da jetzt her. Na ja, klar. Da soll es ja nun nicht mehr scheitern, aber... Ach, das sind die berühmten letzten 200 Meter? Mhm. So schlimm sind die auch nicht. Aber hier sind wir, glaube ich, noch nicht her. Nee, ich glaube auch nicht. Hier sind keine relativ frischen Spuren, nee. Und die hätten wir gehabt, ja. Hier fahren wir. Aber diesen umgestürzten Baum haben wir noch gar nicht gehabt. Nee. Da kommen wir da jetzt ja wahrscheinlich drauf zu, oder? Möglicherweise. Ja. Oder wir haben das Stück verpennt. Naja, es sind ja nur 800 Meter. Das heißt, ja. Das kann ja die letzten 200, 600 zu fahren sein und dann kommt der Baum. Ach, jetzt haben wir den Kuli vergessen. Wie sollen das wir denn ist aber jetzt doof. Loggen? Mit Blut, Blut und mit Schlamm. Mit Schlamm, das ist doch Schlamm, ja. Am Auto. Wir, ah, genau. Wir holen das Logbuch raus und fahren da das Reifenprofil drüber. Nee, wir schnitzen uns einfach ein Ästchen und nehmen den Schlamm. Das ist da keine Kunst. Oder wir machen so ein Mückenmakramee mit unseren Namen. Das ist auch lustig. Ist auch wieder irgendwas gerannt? Keine Ahnung. Irgendwas Braunes sah aus wie Eichhörnchen hier. Viele wirklich auf dem Fahrradweg fahren mit kleineren Autos. Rechts frei. Zieleinfahrt. Ja. Ja, hoffentlich. Ein Kilometer noch, einmal abbiegen und dann sind wir da, oder? Hoffen wir, dass die Dose noch da ist, ne? Ha! Ja, das wäre die Krönung, ey. Da, die Hütte da, die komplette Hütte ist der Cache. Glaubst du nicht? Dann erreichst du das Ziel. Ja, wahrscheinlich da vorne, hier. Ja, ich sag doch, die Hütte ist der komplette. Oh nee, ne? Das ist ja ihr Privatding. Nee. Nee. Du hast das Ziel erreicht. Das ist ja ein Scherz, oder? Fahr mal weiter. Ist da nicht der Ofen hier? Ja, nee, das ist noch ein bisschen weiter. Ist wahrscheinlich da den Weg rein. Hier steht noch ein Auto. Ja, da wohnen ja auch welche. Ja. Ah. Wer weiß, ob das die Owner sind, die jetzt gucken, ob wir wirklich hier waren. Da geht der Weg ja eigentlich ja spaßig los. Das ist bestimmt da hinten am Baum, da ist ein Trampelpfad rechts vorbei. Ja. Ich nehme Zigarette und Taschenlampe mit. Und du sagst, wo wir ungefähr lang müssen. 5 Meter zurück oder 10 Meter? 13 Meter. Zurück. Oder vor uns, da der Baum, was ich gedacht habe. 7 Meter. In welche Richtung? Das sehe ich jetzt. Oh, ich muss erstmal aussteigen aus dem Matsch. Oh. 6 zurück. Nee, glaube ich nicht. Meinst du? Ja, das ist eine Lampe. 2. Wahrscheinlich hier. Da irgendwo hinter dem Baum oder was. Wir haben doch von denen hier. Die abendliche Müdigkeit hat uns ein Schnippchen geschlagen. Dumm gelaufen. Zum Glück haben wir es bemerkt und konnten den Fehler korrigieren. Ist jetzt irgendeine Tür nicht richtig zu, wieder meine oder was? Nö, zeig dir. Doch, deine. Jo. Ja. Und jetzt müssen wir genau drauf zufahren. 1,37 Kilometer. Harte Sache. Kommt hier der umgestürzte Baum. Klar. Und das war dann das Stück, was die anderen nicht gefahren sind, sondern sind die dann zu. Ja, aber das können sie auch nicht zu Fuß gegangen sein. Hier muss man nur aufpassen, dass man nicht seitlich wegrutscht, ne? Ja. Zumindest nicht nach rechts. Nee, rechts kann bitter werden. Ja. Ja, das war hier zur Regenzeit, war das nicht spaßig mit kleinen Autos. Definitiv nicht. Man hört am Klappern, hier sind Huckel. Ja, 1 Kilometer. Oh, Ja, das ist hier für einen Kleinwagen nee. Scheiße. Ja. Das sind ordentliche Löchlein. 650. Hui. Da stehen wir gleich am Hochsitzen, einer guckt böse oder so. Ja, aber eigentlich, mich stutzt es gerade, dass wir ein bisschen rechts müssten und es hier noch links rum geht. Also für mich ist es eigentlich ganz gerade 500 Meter nee? Auf ja, dem Weg. Das ja, hier ist er. Konzentrier dich mal fahren. Ja, ja, genau. Ich will das mal eben so machen. Hier, das ist, ja, das ja. ist voll ja, auf dem ja, Weg. Das ist überhaupt kein Akt. Ja, das passt. Hier ist aber einer hergefahren. Aus. Das sind hier so kurze Schlachtlöcher. Ja, die tun ja. echt weh. Wenn du da, also den Dämpfern. Der hat da ja keine Dämpfer. Nicht? Ja, mit Federn, ne? Ja. Vorne und hinten? Ne. Also nur hinten. Ne? Hinten und dann auch Federn unterstützt. Ja. 300. Juhu. Boah. 200. Das ist auch voll fett. Micha, gib alles. Ja. Da vorne ist das Ziel. Hey, ich kann es schon sehen. Boah, was ein Loch. Ja, sie sind uns auf den Fersen. Sie werden uns nicht kriegen. Oh, ah, nee, das war Genie, ne? Ja, Scheiße. Sagen, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Das kann man ja so nicht sagen. Ja, aber dennoch. Jetzt 25 nach rechts. Ja. Bei dir auch. Ja, 26, warte. Stopp. Ja, ja. Er sagt, jetzt, er sagt jetzt ungefähr zurück, genau. Ja, 28 Meter zurück. Also. Das war waagerecht einschlagen, 3 Meter zurück. Ja gut, Koordinaten. Ist da ein Weg? So ein wie heißt das, der Schweineweg? Ich kann mal gucken. Ich meine, sind jetzt eh nur ein paar Meter, ja. deswegen. Das machen wir raus. Hier ist der Graben. Hier ist der Graben. Das kann hier sein, aber auch da. 24 Meter darüber. Ja, obwohl sich die Seite natürlich viel mehr anbieten würde. Ne? Ja, definitiv. Aber er zeigt nach da. Regnet das? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Muss mal fertig sein. Stimmt irgendwie nicht. Das zeigt rüber auf die andere Seite. Bei mir die ganze Zeit. Definitiv nicht. Komm hier lang, vorne vorm Auto und dann da runter. Okay. Ja, mein Freund, das müsste sie sein. Es sei denn, hier kommt jetzt mal ein ganz fieses Rätsel. Schon ziemlich vergammelt. Nee, eine Dose. Voila. Leuchtest du? Ja. Ah, sogar TBs drin. Jo. Die Codes müsstest du mir schicken, wenn du die abfotografiert hast. Ja, ich. Oder per Mail. Lass mal hier so, weil das überstrahlt mir sonst. Ach so. Okay. Nee, so ist so könnte es gehen. Moment, halten. Ne, der reflektiert. Dann mache ich die im Auto mal eben. Genau. Muss ja eh noch was reinschreiben. Genau. Hast du einen Stifter? Ne. Ja, super. Ich auch nicht. Waren die schon noch drin oder was? Was? Ach, okay, schön. Cool. Oh, danke schön. Ah, und einen tue ich hier rein. Ja, das ist ja geil. Ja, die haben alle dieselbe Nummer. Ja, ja. Aber macht ja nichts. Ja, cool. Da steht ja noch nicht viel drin. Guck mal hier. Okay. Hadepräsent. Sage. Ja. Oh, sehr geil. 31.3. Ja, aber dann, das ist ja äußerst merkwürdig irgendwie. Also, ich schreib jetzt hier erstmal. Ja, ja. So, dann kann das alles weg. Legst du den noch mit da rein? Na klar. Danke. Und sonst nichts? Nö, ich habe ja sonst nichts. Du hast nichts rausgenommen, meine ich. Ich habe nichts rausgenommen, ja. Ich habe nichts reingelegt. Also doch, ich habe den reingelegt, aber fertig ist. So. Ob die Koordinaten im Off lagen oder eine weitreichende Signalverzerrung durch Kriegstreiber ursächlich war, wissen wir nicht. Letztendlich fand Micha die Dose bei leichtem Regen, wie so oft, auf der anderen Seite des Weges und wir konnten uns in eins der Logbücher eintragen. Zu den Reisenden in der Dose gesellte sich meinerseits ein KRD-Token. Das Meckern mit den wenigen Loks verkneift ihr mal. Hm? Da liegt noch ein Logbuch drin, volles. Also das verkneift ihr mal, dass nicht alle gelockt haben. Das wollte ich auch gar nicht das sagen. Ja. Da ist noch eins drin? Ja. Gut. So eine lose Blattsammlung. Deine Tür ist nicht zu. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ist ja der Hammer. Ist kein Hammer, ist ein Jeep. Ach so, ist ja der Jeep. Ja. Meine Zeit. So, wie spät haben wir es? Moment. Ich muss versuchen auf die... Oh, ist 2:57 Uhr. Wahnsinn. Sind hier Löcher. Oh. Ja, cool. Hat sich das Daumendrücken der Community ja gelohnt? Ja, das denke ich. Die wussten ja nicht wofür. Oh, das geht. So. Die wussten nicht wofür. Aber es hat geklappt. Wir haben vielleicht den Cache verspätet, weil die selbst noch auf Achse waren. Ja. Weil wir hatten eigentlich geschätzt, so spätestens um 2 fertig zu sein. Ja. Gut, wir haben einige Stücke echt mehrfach gefahren. Ja. Weil aber es hat auch Spaß gemacht. Der Präsident sich. Ja. Doch ein wenig wirr geäußert hat. Ich hatte manchmal das Gefühl, da kamen manche Stellen 2-mal, 3-mal. Man musste Ergebnisse mehrfach eingeben, ja. bis es dann weiterging. Und beziehungsweise, dann sprang und dann es einmal auf den Punkt zurück, ja. Dass wir da nochmal hingefahren sind. Oh, hier, jetzt wird es lustig, mein Freund. Jetzt fängt es an zu regnen. Da sollten wir besser die mittlere Ecke nehmen. Genau, einmal durch die Mitte. Ja. Und danach ist ja wieder alles schick, da ist ja Beton. Da, aber es fängt an zu regnen. Ja. Ist der absolute Hammer. Ja. So gerade zum Eintritt des Regens haben wir es geschafft. Und da hat die Wetter-App tatsächlich recht behalten. Ne? Warum haben die gesagt, um 3 fängt es an? Ab 3 fängt es an zu regnen. Ja. Bleibt uns nur noch nach Hause zu fahren. Ja. Und. Allerdings, was man sagen muss, ist, wir haben relativ wenig Wild gesehen. Ne? Kaninchen ja. ist nun Kaninchen, normal. Ja. Die also, Eule. Die Eule war wunderschön, ja. Aber weder Rehe, Wildschweine. Ja gut, es ist eben was rechts im Acker gehüpft. Das hätten Rehe gewesen sein können. Wir haben also die Augen gesehen, aber das Reh halt selber nicht. Und da im Graben war irgendwas Größeres, was da an der einen Station da unten lang gehuscht ist, wie wir gerade ausgestiegen sind. Genau. Das sind echt Teelichter, ne, wenn du oben ausmachst. Ja. Ja. Ich reise jetzt hier auch mal. Ja gut, aber die Brenner sind jetzt im Bereich der STVO eigentlich nicht erlaubt, was du auf dem Dach hast, ne? Die gelten als eingetragene Arbeitsscheinwerfer und sind im Öffentlichen, also das, was wir hier machen, ist nicht erlaubt. Wenn wir jetzt hier arbeiten würden, weil wir einen Anhänger aufs Feld ziehen oder so, dann dürfte ich sie dafür benutzen. Aber, also sie haben eine Nummer, aber sie sind eben halt, deswegen müssen die hier auch einen extra Schalter haben und darf ich nicht übers Fernlicht machen. Ja. Weil wenn du auf der Autobahn dann mal einen Moment mit Fernlicht fährst und du übersiehst einen, der fährt ja sonst so gegen. Ja. Das ist aber auch in Ordnung. Nutzt den eigentlich wirklich nur, wenn ich so solche Wege wie hier halt unterwegs bin und so denke das. Aber oh, ist auch nicht billig sowas, ne? Nö. Kann ich mir gut vorstellen. Aber lohnt sich schon. Ja. Weil so macht das jetzt nicht wirklich Spaß. Wobei, gut, das sind die man kann sich jetzt natürlich dran gewöhnen, an dieses Licht. Ne? Aber es ist dann doch schon sehr ermüdend, anstrengend. Und es gibt zugelassene Brenner, die man gegen die vorne austauschen kann. Nighthawk heißen die, glaube ich. Da kostet eine Glühbirne um die 200 Euro fahren. Und wie lange halten die? Angeblich 20.000 Brennstunden. Okay. Wollte ich schon immer mal machen, aber die musste bestellen. Die hat keiner da. War bei unserem Bosch-Dienst da im Ort, hat ihn gefragt und sagte ja auch, nee, muss er besorgen und schicken lassen. Und dann kann ich das auch selber machen. Das hier ist noch normales, weiß ich nicht, H4 oder was hast du da drin? Ja, das ist ganz normaler H4, das alte. Aber ja. Ich hatte da auch LEDs drin, aber da wollte mich der TÜV nicht mehr durchlassen. Dann musste ich die wieder ausbauen. Also komplett Scheinwerfer getauscht gehabt. Ne? Da sind so runde Ringe drin gewesen und zwei Balken in der Mitte. Und die waren echt auch sehr, sehr geil. Aber die fand der TÜV nicht so schön. Na, hier ist mehr Wald, ne? Bitte? Hier ist ein bisschen mehr Wald, habe ich das Gefühl. Manche Straßen, die klingen, als wenn du in Skandinavien wärst. Ne? Tja, dass es jetzt regnet. Tja. Das musste jetzt sein. Das war's. Auf zum Hotel. Und dann gleich ans Frühstücksbuffet. Ja, ich denke vielleicht mal ein halbes Stündchen später oder so. Ja, dann sind wir um 4. Im Bett. Sowas im Bett. Aufgabentechnisch haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert und fahrtechnisch bereiteten nur einige Teilstrecken Spaß. Das Gesamtensemble hingegen, zwei alte Männer haben Spaß mit einem Auto in der Nacht, möchte ich nicht missen. Für mich eine der besten Spontanitäten der letzten Jahre. Tatsächlich hatten wir mit wesentlich anspruchsvollerem Terrain gerechnet, da sich im 25 Kilometer Umfeld ein Truppenübungsplatz befindet. Ob und wie weit dieser gegebenenfalls privat nutzbar ist oder wäre, ist uns nicht bekannt. Bedauerlicherweise führte uns weder der Weg dorthin, noch war das Gelände hügelig. Eine 80% Steigung mit Kurven, Matsch und Löchern hätte schon ihren Reiz gehabt. Und was ist mit Spoilern? Der absurde Gedanke, mittels dieser Konserve diesen Cache absolvieren zu können, erscheint mir mehr als gewagt. Spoilern wäre unfair den Ownern gegenüber und würde nachfolgenden CacherInnen einen Teil des Spaßes rauben. Dieser halb und deswegen nahm ich mir in Sachen Aufgaben und Texte gewisse künstlerische Freiheiten heraus. Von Münchhausen lässt grüßen. Podcasts sollen schließlich nicht nur auf die Ohren zielen, sondern gerne auch auf die Fantasie. In diesem Fall unsere Tonkulisse, eure Bilder. Wir hoffen, ihr hattet ähnlich Spaß beim Hören wie wir vor Ort. Nachdem ich meinen Kram aus Michas Auto in den Kombi der Holden umgeladen hatte, klopfte ich gegen 4 Uhr an die Tür unserer Unterkunft. Meine Holde öffnete und ich fiel müde, aber glücklich ins Bett. Bilder des Erlebten flogen durch meinen Kopf und es dauerte etwas, bis ich eingeschlafen war. Und mit diesem Bombenabenteuer endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 183 vom 18.04.2024. Vielen Dank, Micha, wegen der Inspiration und der geilen Zeit, die wir zusammen hatten. Es hat echt richtig viel Spaß gemacht und ich mutmaße, dass das Auto die Tour schadlos überstanden hat. Wir danken fürs Zuhören, bleibt gesund und uns gewogen. Moment. Stark brummendes Fahrzeug? Riesiger LED-Scheinwerfer? Zwei Gestalten, die eine deutlich größer als die andere? Also, wenn ich's nicht besser wüsste, obwohl, die Quantenverschränkung ist ein weites Feld. War nicht so gut. Nicht gesehen. Die haben Kenny getötet. So, halt mal an. Die Schweine. Auf dem Viehzeweg. Nee, ich glaube, es ist was gekommen. Oh, echt? Ja, halt mal an. Mit dem Bekloppten, der mit viel Licht und Speed und bla und dann in Richtung Dings gefahren ist, ne? Also, ne, dieser Bekloppte, der dann in dieser Story nach mit viel Licht nach irgendwo. Ich weiß, wir waren schon mal hier, das trifft so voll auf uns zu. Komm auf den Punkt. Jetzt sind wir schon gefahren. Ja. So, aber es geht ja drum, wo war diese. Genau.